Ja, servus, hallo. Und ja, ist er, auf jeden Fall. Also, da gehe ich voll mit dir auf jeden Fall. Insbesondere finde ich, haben wir uns wieder unglaublich schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Auch unsere Innenverteidigung leider, was wir ja letzte Woche auch schon gesagt haben, war wieder so ein bisschen die Schlüsselstelle, insbesondere auch Fayette. Meine Güte, der Junge hat leider kein Bundesliga-Format. Und so wird es natürlich schwierig. Auch die Außenverteidiger sind meiner Meinung nach gar nicht so richtig ins Spiel gekommen. Und wenn du dann hinten. Also, da sprichst du schon was Richtiges an. Es kam einfach gar nichts, ne? Und auch ein Rode hat meiner Meinung nach kein gutes Spiel gemacht und dann fehlt es natürlich. Und wenn du dann natürlich am Ende mit einem 2-2 aus dieser Nummer rausgehst, ist natürlich schon sowas, wo du dann doch wieder zufrieden sein musst. Und die Situation, da kommen wir ja gleich noch zu, du hättest ja auch am Ende noch gewinnen können, etc. Also, es ist schon so eine Sache. Im Großen und Ganzen muss man zufrieden sein mit dem 2-2. Ich habe nur ein bisschen Magenschmerzen, wie einfach der Verlauf des Spiels war. Also alles außer die erste Antwort wäre ja katastrophal, wenn es wäre, um zu zeigen, wir haben da nur Luschen hinten drin in Anführungszeichen und wir müssen da nachlegen. Das sollte doch bitte nicht auf dem Platz und gerade bei so einem wichtigen Spiel gegen Bremen geklärt werden. Und auf der anderen Seite auch die Situation ins Schaufenster stellen. Das kannst du machen, wenn du im Endeffekt hier 3-0 führst in Bremen, dann wechselst du den meinetwegen gerne ein. Aber so, das kann eigentlich nur dran gelegen haben. Er hat offensichtlich Endika eventuell mal eine Pause gönnen wollen. Das ist noch für mich eine Entschuldigung. Oder Endika war vielleicht auch ein bisschen angeschlagen, die Trainingsleistung. Es ist immer schwierig, was wird dann wirklich propagiert, was wird erzählt. Denn jeder hat ja gesehen, eigentlich an jeder gefährlichen Szene, die Bremen auf den Platz gebracht hat, war eigentlich Fayette wirklich eine ausschlaggebende Position, der einfach nicht ins Spiel gekommen ist. Und bei den Toren brauche ich euch nichts zu sagen, war auch bei beiden Situationen total krass, wie schwach er da doch verteidigt hat. Ja, stimmt. Ja. Oh. Ich finde Fallett, um den auch nochmal ein bisschen anzusprechen, also so ganz krass, dass er im Fokus stand, war auch nicht verdient. Also das war das gesamte Defensivkonstrukt, was so ein bisschen da reingespielt hat. Aber es zeigt dann halt natürlich, also wenn du so ein wackeliges Defensivsystem dann hast, weil Rode ist noch nicht mit der Mannschaft zusammen gewesen lange, dann fällt Fernandes aus und De Guzman spielt, der eigentlich jetzt auch kein reiner Sechser ist, den du eigentlich brauchst. Ja, und dann kommen natürlich, dann werden so Schwächen von einzelnen Spielern natürlich nochmal viel deutlicher gezeigt. Das ändert aber nichts daran, dass diese Schwächen da sind. Fallett verhält sich sehr, sehr oft ungeschickt. Der steht oft, manchmal dreht er sogar seinem Gegner den Rücken zu. Ja. Also das lernst du schon in der E-Jugend, dass du das nicht machen sollst, weil du dann einfach diesen Übertrag nicht mehr hinkriegst, wenn du, damit du ihn wieder im Augen, damit du ihn wieder siehst. Und das dauert halt bei ihm lange, weil ihr habt es angesprochen, der ist jetzt auch nicht der handlungsschnellste. Was bei Fallett, glaube ich, das Ding ist. Ich glaube, Indika ist ein junger Spieler und ich glaube, das ist ganz normal, dass so ein junger Spieler, der echt, müssen wir sagen, von 0 auf 100 hier gestartet ist, dass der in ein Loch fällt, ist, glaube ich, normal. Wir haben es alle nicht gesehen. Vielleicht war das so, vielleicht war irgendwas, was wir nicht wissen. Und dann ist trotzdem Fallett die erste Wahl, gerade wenn Salcedo verkauft wird. Und es ist jetzt noch kein Neuer da. Wir werden später vielleicht darüber sprechen, dass jetzt ein Neuer da ist. Aber zu dem Zeitpunkt war kein Neuer da. Das heißt, Fallett ist der Erste, wo du sagst, okay, ich gebe dem jungen Kerl eine Chance. Stimmt. Und ich glaube, was bei Fallett ein bisschen trügerisch ist, dass er wichtig für die Mannschaft ist und dass er, glaube ich, dann im Training auch wahrscheinlich wirklich kämpferisch überzeugt. Weil wir können ja Fallett keine Einstellung absprechen. Also Fallett ist bemüht, der macht gute Stimmung. Hört er mich? Ja, hey Marvin. Yeah. Hi. Gute, keine Ahnung. Alter, Ich schließe nur den Gedanken ab, ganz kurz mit Fallett. Fallett ist ein guter Typ. Ich glaube, der wird dann im Training auch mal die eine oder andere gute Leistung zeigen, weil kämpferisch ist er 1A, von der Einstellung her stimmt. Aber wie gesagt, wenn man dann merkt im Spiel, das Defensivkonzept passt nicht zusammen, dann werden solche Schwächen von einzelnen Spielern halt nochmal deutlicher gezeigt. Anders als, und wir erinnern uns an Spiele zu Hause gegen Rom zum Beispiel, wo wirklich alles gut funktioniert hat, da wird das halt nicht offensichtlich. Und gerade in so einem Spiel, wo eine Mannschaft wie Bremen, die auch echt gut gespielt haben, da wird es halt deutlich und bestätigt halt auch tatsächlich Marvin und mich, ehrlich gesagt, oder ich glaube, hier haben es sogar alle gesagt, dass wir nicht mit Russ und Fallett als Innenverteidiger 3 und 4 in die Rückrunde gehen können, wenn, oh Gott, und jetzt kommt's, wenn wir uns wieder für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren wollen. Ja. Richtig. Naja, es gibt ja schon 5 bis 6.000, 7.000, die uns zuhören. Insofern alles gar nicht so dramatisch. Hallo erstmal. Ja. Hi, genau. Marvin. Hi erstmal. Sorry, das ist, keine Ahnung, schwierige Verbindung. Ja, aber ich keine Ahnung. Ich habe jetzt echt ein Reset gemacht und jetzt irgendwie hat es ein bisschen funktioniert, whatever. Ich höre euch, das ist das Wichtigste. Ihr hört mich, das ist das Wichtigste. Und zu Fallett will ich sagen, ja, ich habe auch auf ihm rumgetrampelt. Kann man ja mal so sagen. Obwohl es viel zu heftig ist. Ich habe einfach nur meine Kritik angebracht. Der Typ ist ein super Kerl, ja, und der ist auch trotzdem 3 Nummern besser als vieles, was wir vor 5 bis 6 Jahren da haben rumlaufen lassen. Der ist echt in Ordnung, aber mir geht's doch halt auch einfach nur darum, dass ich mehr Sicherheit haben will, damit wir unsere Ziele, die realistisch scheinen, erreichen. Und dann ist es doch super. Für mich ist Fallett ein Spieler, der auf jeden Fall so seine 15 Bundesligaspiele macht pro Saison, ist doch klasse, aber er ist halt nicht derjenige, auf den ich mein Gerüst bauen will. Gerade wenn ich sage, ich gehe mit Rode in die Rückrunde, was ich nett finde, was ich einen super Gedankengang finde, aber der braucht halt auch, der braucht diese Führungsfiguren dann auch Defensive. In der Defensive. Und das muss ineinander fließen. Und dann ist er Fallett halt nicht. Ich kann immer schwächere und stärkere Spieler haben. Wenn ein Amar Abraham, ein Haseba an ihre Leistungsniveau kommen und ich in der defensiven Mittelfeldposition 2 habe, die sicher sind und das Spiel auch nach vorne treiben, dann ist es gar kein Problem, wenn ich dann sage, okay, Fallett. Jetzt ist er wieder weg. Ja, aber den Gedanken, den Marvin hatte, das ist ja genau, das fasst ja zusammen. Ja. Wir sind ja auch weit davon entfernt, dass wir uns wirklich auf einzelne Spieler einschießen. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Wir haben immer gesagt, der Fallett ist wichtig für die Kabine. Und als Innenverteidiger Nummer 4 lasse ich ihn auch gefallen, weil er kann immer mal 2, 3 Spiele reinkommen. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, Abraham fällt aus oder Indika hat eine Formschwäche, bla bla bla, womit man rechnen muss bei so einem jungen Spieler und womit man bei Abraham rechnen muss, weil er immer mal wieder anfällig ist, dann geht es geht nicht, dass du sagst, wir spielen jetzt 10 Spiele hintereinander mit Fallett. Das geht nicht, genau. Sorry. Genau. Immer noch mit der Wadenverletzung draußen. Hm. Eben. Ja. Schon gut. Ja. Stimmt, so, jetzt ja. bin ich wieder da. Sehr gut, Marvin. Ist unfassbar. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde, Fallett ist ein guter Spieler, aber ist halt nicht der Spieler, an dem sich Edgar aufrichten kann. Ne? Punkt. Richtig. Super. Schwierigkeiten hatten, da haben wir auch nochmal ganz klar gesehen, wie wichtig Fernandes da momentan im Mittelfeld eigentlich gerade ist. Und wenn die Offensive nicht so richtig kommt, und was man auch ganz gut gesehen hat, war, wir haben ein massives Problem, wenn wir den Spielaufbau nicht über das Mittelfeld machen, sondern wenn ein Abraham gezwungen ist, lange Bälle zu spielen, und das nach vorne bei den Stürmern irgendwie nicht richtig ankommt. Ich habe zweimal die Situation gesehen, wo Jovic signalisiert hat nach dem Motto, ey, nicht hoch und weit, sondern spiel mir den Ball flach, damit ich damit was anfangen kann. Die Jungs da vorne waren total überfordert. Da war keine Defensive, kein Spielaufbau. Wir können am Ende froh sein, dass das Ding 2-2 ausgegangen ist, weil ich glaube, Bremen hatte 18 oder 19 Torschüsse. Also da war schon ordentlich. Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut eingeordnet und differenziert. Ich glaube, Fallett ist nicht der Alleinschuldige, weil bei dem Gegentor beim ersten stehen ja drei auch da drum rum. Da waren die anderen auch nicht so fit. Abraham hat auch nicht gut gespielt vor seiner Auswechslung. Da Costa auf rechts auch nicht, Kostic auch nicht. Es war, wie gesagt, Trapp war Gott sei Dank da. Trapp war diesmal sehr, sehr wichtig. Jetzt haben glaube ich, alle gesehen, warum man ihn geholt hat. Einfach, weil er dann so ein Spiel einfach auch einen Punkt retten kann. Aber nichtsdestotrotz sind wir kein Schritt weiter vom Freiburg-Spiel, wo wir auch schon gesagt haben, das war nicht unfassbar gut. Nee, sind wir keinen Schritt weiter, bin ich voll bei dir. Eher finde ich, die Situation verschärft sich ja. Wenn du jetzt, ihr habt es richtig gesagt, ein Abraham hinten noch eventuell jetzt längere Zeit ausfällt. Basti, du hast genau richtig gesagt, keiner hat was dagegen, wenn Fayette mal ein Spiel macht oder auch mal zwei oder auch mal eingewechselt wird. Dafür haben wir ja diese Breite und dann doch auch in Anführungszeichen Qualität im Kader. Aber ich habe keine Lust, dass ich jetzt im nächsten Spiel Dortmund dann hingehe und muss von Anfang an schon mit Fayette und Russ in der Innenverteidigung anfangen. Da kriege ich ja eine Krise. Und das ist für mich wirklich ein Problem. Da kommen wir natürlich dann auch gleich nochmal zu den Transfers, die wir jetzt auch schon länger angesprochen haben, die wichtig sind auf der Position. Aber auch eventuell musst du das taktische Mittel dann auch nochmal anpassen. Denn ich fand, René hat das vorhin schön gesagt gehabt, die Formation hat einfach auch zu den Personen auf dem Platz dann nicht mehr gepasst. Du konntest dich irgendwie auch gar nicht auf die Bremer Offensive einstellen. Da waren viel zu viele Lücken. Das, ihr habt es auch schon gesagt, natürlich bei dem 1-0 darf das nicht passieren, dass er da durch drei Leute durchläuft. Aber allein schon, dass diese Lücken zwischen den Reihen waren, das ist eigentlich dann auch schon was, musst du vielleicht auch den defensiven Mittelfeld dann doch ein bisschen die Defensivoption mehr beibringen und sagen, Leute, ihr haltet hier hinten sauber, weil unsere Innenverteidiger sind heute nicht so stabil. Und dann hast du vielleicht auch da nicht so diese großen Lücken. Da habe ich ein bisschen Angst, denn Bremen war schon nicht schlecht, aber ich gehe mal von aus, Dortmund, die nutzen das noch ein bisschen heftiger aus. Und ob wir dann wieder mit so einem unentschieden Glück am Ende rausgehen, ist die andere Frage. Ja. Richtig. Das ist genau der Punkt. Hier sprichst du doch einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Das ist super, dass du es ansprichst, weil das hat mir komplett gefehlt. Wo ist es denn die letzten Tage geblieben? Wo ist es geblieben? Ja. Vielleicht haben sie es da irgendwie vergessen. Das war ja auch gegen Freiburg schon eher so Larifari-Pressing. Also ich finde, es war wirklich, wirklich viel zu wenig in der letzten Zeit. Das ist mir bei Freiburg schon aufgefallen und jetzt bei Bremen war es total offensichtlich. Und da muss ich die Mannschaft auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Da lässt du unnötig Druckpunkte eigentlich weg und das ist ärgerlich, weil da musst du eigentlich viel mehr dabei sein. Das hat sich doch in der Hinrunde komplett ausgezahlt, oder? Stimmt. Ich glaube aber, dass. Vielleicht, das spricht er nämlich das an, eigentlich, was uns in der Hinrunde ja ausgemacht hat, ist dieses frühe Pressing schon ab der Offensivlinie. Heißt eigentlich, Jovic, Haller und Rebic haben schon, wenn sie gespielt haben, natürlich in der Kombination, haben schon ordentlich Druck gemacht. Du hast gemerkt, das ist vielleicht auch was, orientiert euch, schont eure Kräfte. Vielleicht ist es auch so ein taktisches Mittel, das zieht sich natürlich nach hinten hindurch. Wenn du natürlich vorne schon nicht richtig anläufst, dann haben die im defensiven Mittelfeld auch extreme Probleme, diese Lücken dann wieder zuzulaufen, oder du läufst viel unnütz, denn natürlich funktioniert ein Pressing auch nur, wenn das Gesamtkollektiv mitläuft. Vielleicht ist es auch ein taktisches Mittel, um einfach nicht, um die Saison noch irgendwie über die Bühne zu bringen, weil man hat ja schon gemerkt, am Ende waren sie dann schon auch ganz schön platt. Vielleicht ist das wirklich auch ein taktisches Mittel, dazu sagen, wir machen dieses Pressing nicht von ganz vorne weg. Und wenn du aber nicht von ganz vorne schon anläufst, bringt es eigentlich nichts, die nächsten Reihen dahinter zu verheizen sozusagen. Ich finde es nicht gut. Ich fände es schöner, wenn es wieder Vollgas-Pressing wäre. Aber wenn es natürlich eventuell nicht funktioniert und die Mannschaft es nicht leisten kann, nur als Gedankengang, kann ja sein, dass da vielleicht auch irgendwie eine Idee von Hütter ist, das einfach so zu machen. Mhm. Ich glaube, ja. Also ja, da auch da müssen wir wirklich ein Stück weit noch zurückdrehen. Das ist jetzt das zweite Spiel gewesen. Ja, wer weiß, genau. Es ist noch nicht hundertprozentig alles eingespielt. Auch da gibt es wahrscheinlich noch Nuancen, wo du dran schrauben kannst, damit es besser wird. Wir erkennen das und es ist gut, dass wir das ansprechen, aber ich würde jetzt noch nicht von einem dauerhaften Konditionsproblem sprechen wollen. Ja. Ja, aber es ist ja halt der Spielplan. Ja, aber du kannst ja nicht kannst wirklich nicht deine Trainingssteuerung und alle deine ganzen taktischen Mittel, die du implementieren willst, nach dem Spielplan ausrichten. Marvin hat ja recht, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier auch keine elementaren Diskussionen aufmachen, was das Spielsystem betrifft und was die einzelnen Formen und die Gesamtform der Kondition betrifft, weil ich finde, zwei Spiele sind mir eine zu kleine Stichprobe. Also das ist einfach zu sagen, okay, vielleicht gegen Freiburg, der war vielleicht taktisch irgendwie vielleicht eine andere Marschroute. Vielleicht ist es auch so angelegt, dass wir dann ab dem 27., 28. Spieltag nochmal lospowern können. Also du kannst nicht so durch so eine Saison rennen. Genau. Das geht nicht. Genau. Du das kannst genau jetzt ja auch nicht sagen, okay, wir rennen uns jetzt bis zum 25. Spieltag komplett die Lunge aus dem Körper und haben dann nichts mehr anzuantworten. Genau, das war kann das, natürlich was ich meinte, sein. Also es kann, das wissen wir auch nicht. Und ich finde trotzdem, dass diese Verantwortlichen der Eintracht im Gegensatz zur Vergangenheit, wo ich fand, dass wir oft früh, aber oft auch zurecht gemeckert haben, wo noch alle noch nicht gemeckert haben, wo wir gesagt haben, ey, da passt es irgendwie nicht, wenn wir uns daran erinnern, wie oft wir irgendwelche Spieler gefordert haben oder wie oft wir gefordert haben, dass was passieren muss, wo es eigentlich noch gut lief. Ich finde, dass die Verantwortlichen jetzt und der Trainer und die Spieler auch sich zumindest da bei uns einen Vertrauensvorschuss verdient haben, zu sagen, okay, selbst wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele verlieren, müssen wir aus der Hinrunde lernen, in dem Sinne, dass da auch erst nach diesen Spielen wirklich das Ruder rumgerissen wurde. Erinnert euch. Also wir haben einen Gladbach dann auch noch verloren. Das heißt, selbst wenn wir die nächsten drei Spiele nur einen Punkt holen, ist es immer noch nicht an der Zeit zu sagen, boah, die Alarmglocken läuten. Nein, weil dann muss man halt loslegen, weil dann hast du wirklich Dortmund, Leipzig, eigentlich ist es, finde ich, sogar ganz geil. Weil ich bin auch eher im Privatleben auch so ein Typ. Ich erledige lieber alles auf einmal, als das so ein bisschen so zu verteilen. Und wenn ihr überlegt, wir haben Bayern ganz am Ende. Und wir haben die drei vor uns jetzt direkt hintereinander, dann hast du das alles weg. Und dann kannst du eine ähnliche Serie wie in der Hinrunde wieder starten und dann hängst du fett vorne drin. Und das mir soll es recht sein, wenn es ganz genauso läuft. Da kann ich auch damit leben, wenn wir die nächsten drei Spiele nicht siegreich gestalten, was ich natürlich trotzdem nicht hoffe. Vielleicht ist das Pferd jetzt auch nur so hochgesprungen, wie es musste. Ne? Also ich meine, es ist ja auch aus vielerlei Hinsicht, wäre da nicht großartig mehr gegangen in Bremen, weil du gleich mit dem falschen Fuß irgendwie aufgestanden bist. Das war, also Bremen war für mich so ein Spiel, hast du gleich gemerkt, so richtig viel geht hier nicht zusammen. Und trotzdem hast du noch einen Punkt geholt und hättest vielleicht sogar auch sogar drei Punkte holen müssen. Ja, also wenn wir uns den Elfmeter, die strittige Situation, über die jetzt schon viel geredet wurde, noch mit einberechnen. Und dann hast du trotzdem ein akzeptables Spiel. Allein, ich meine, vor drei Wochen sprechen wir nicht mehr darüber, wie die Leistung war, wenn wir jetzt gegen Dortmund wieder besser auftreten. Ne? Und also ich meine, es ist gut, dass wir darüber sprechen und es ist gut, dass wir es ansprechen, dass wir da Defizite sehen, aber es kann ja wirklich sein, dass wir den Vibe, den andere irgendwann verlieren, später aufnehmen, um dann eine bessere Rückrunde als in den vergangenen Jahren zu spielen. Klingt sehr gut. Ja. Mhm. Was hätte ich mich geärgert? Was hätte ich mich geärgert, wäre ich Bremer gewesen an dem Tag? Sorry, ja. Hm? Stimmt. Mit der Schulter angenommen hat oder mit dem Arm. War es aber nicht sogar mit Abseits, mit dem, dass der Haller die Sicht behindert oder ja, sowas? Genau. Das war, glaube ich, die Situation. Ja, genau. Die Sicht blockiert, etc., ja. Genau. Den hätte er trotzdem, also ich weiß auch nicht ganz genau. Selbst Kohfeldt, der wirklich nervig nach dem Spiel war, hat gesagt, ja, der hätte ihn trotzdem nicht gekriegt. Also ja. Da muss man schon mal ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen. Das war, also da braucht sich keiner beschweren. Und ich mache die Diskussion jetzt trotzdem nochmal auf. Wir können uns eher beschweren, sorry. Wir können uns eher beschweren, weil egal wie so ein Spiel läuft, am Ende gewinnen wir dieses Spiel 3-2, weil Haller hätte einen noch eiskalt nochmal so ein Ding reingehauen in die andere Ecke. Dann hätten wir da gewonnen, fertig. Ich finde auch geil, ich finde auch krass, dass selbst Verantwortliche, auch selbst Eintracht-Fans teilweise sagen, ja nee, das wäre da nicht verdient gewesen. Es ist doch scheißegal. Wie oft haben wir Spiele verloren, die unverdient waren? Wir hätten dort wieder gewonnen dann. Wir hätten 3-2 gewonnen, dann hätten wir natürlich Glück gehabt. Aber das ist dann halt so, weil wir hatten das Spielglück, ist dann auch am Ende der Hinrunde ein bisschen verloren gegangen wieder. Das wäre diesmal massiv zurückgekommen. Trotzdem gab es bei Sky diese Abschließen, als sie sich das ganz lange angeguckt haben und als Hütter so ungefähr eine Viertelstunde nach dem Spiel interviewt wurde, hat er sich zusammen mit dem Sky-Typ das Bild angeschaut und dann siehst du ganz klar, dass die Hand zum Ball geht. Zum Ball geht und dass das auch auf der Strafraumlinie ist, die zum Strafraum gehört. Ja, ja. Das war nicht davor, wie es kurz vorher hieß. Das war nicht davor. Nichts. Ja, aber den kannst du nicht per Videobeweis. Also Videobeweis ist nicht für Freistöße da. Nein, also du kannst nicht einen Videobeweis anschauen und dann sagen, ah, ist hier Freistoß, das geht nicht. Freistöße gibt's nicht bei Videobeweis. Du kannst nicht sagen, ich hab's mir. Also du kannst dann nicht sagen, ne? Das ist keine klare Fehlentscheidung dann. Das ist dann einfach Freistoß, dann lassen die es weitergelaufen. Das Lustigste wäre einfach gewesen, wenn Bremen ein Tor geschossen hätte, die sich so gefreut hätten. Und am Ende wäre das Tor nicht gegeben worden. Ja, weil das wäre dann die erste Spielunterbrechung gewesen. Wie gesagt, aus meiner Meinung nach war es ein klarer Elfmeter. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht so ist. Wir haben jetzt nach Berlin wirklich das zweite. Ich erwarte jetzt auch ein bisschen vom Fußballgott, dass sich das jetzt mittlerweile irgendwann wieder ausgleicht, weil Berlin war ähnliche Szene, wo wir kurz vor Schluss da um einen Punkt betrogen wurden, hier um zwei weitere. Finde ich auf jeden Fall so, weil ich kann ja nicht in meine Berechnung einlaufen lassen, dass die Eintracht schlechter war. Nein, das ist halt einfach eine Entscheidung. Und auch die Argumente, ja, wenn ein Foul oder ein Handspiel vor dem Strafraum anfängt, das stimmt auch nicht. Das haben auch viele gesagt. Wenn man in die Regeln schaut, steht drin, wenn ein Foul vorm Strafraum beginnt, der Spieler aber das Foul weiter begeht, bis in den Strafraum, gibt es trotzdem Elfmeter. Das heißt, wenn ich anfange, jemanden zu ziehen, der läuft in den Strafraum, ich ziehe den weiter und ziehe den im Strafraum immer noch, gibt es Elfmeter. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das auf Hand auch übertragen kann, aber nichtsdestotrotz ist auch müßig, weil es war auch im Strafraum, beziehungsweise auf der Linie, die zum Strafraum gehört. Ich verstehe auch gar nicht, warum diese Diskussion nicht lauter geführt wurde. Nein, das war ja kein absichtliches Handspiel. Also das war ja nicht, dass er den Ball weg... Also das war ja trotzdem in der Bewegung. Es war trotzdem, hat er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Das ist, glaube ich, das, was hier zum Tragen kommt, dass du dir... Weil Jovic versucht, den Ball ja drüber zu spitzeln. Und er verhindert ja mit der Hand, dass das wirklich seinen Weg geht. Das war jetzt keine grobe Absicht. Das war in der Bewegung drin. Trotzdem ändert nichts. Weil, das wäre normalerweise normaler Freistoß gewesen, aber wenn es außerhalb gewesen wäre und dadurch wird es dann nicht vom Video Assistant Referee sozusagen überstimmt, die Tatsachenentscheidung. So war es aber ein Elfmeter. Fertig. Und eigentlich wäre es ein Elfmeter gewesen, genau. Finde ich auch. Naja, gut. Können wir jetzt nicht ändern, wollte ich nur sagen, weil mir das ein bisschen zu leise diskutiert wurde, beziehungsweise hat Kohfeldt ja auch so getan. Lustig war, dass Bremen am Ende so getan hat, als wären sie betrogen. Und das fand ich hier sehr, sehr amüsant. Naja, gut, können wir nicht ändern. Ich glaube, wir können insgesamt mit dem Punkt gut leben. Ja, insgesamt schon. Trotzdem kann ich mich auch nach dem Spiel einfach darüber ärgern. Und es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, wie das jetzt im Endeffekt so ist. Ich fand das in dem Moment einfach mega unglücklich. Und ja, kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt Einsatz des Referees oder ja oder nein. Ich habe mich dann durch die Sky-Berichterstattung auch ein bisschen leiten lassen. Das mag dann auch sein, aber weiß nicht. Ist... War dann jetzt auch nicht total traurig, ja, aber so ist es halt, ne? Also bei Lothar Matthäus habe ich während dem Spiel ganz kurz gedacht, der zieht sich gleich die Hose aus und holt sich einen runter auf Bremen. Also bei beiden Reportern. Das ist ein ganz dolles Spiel vom Trainer. Boah, den kann mich ja kaum zuhören. Tragische Gestalt, Lothar Matthäus. Liebe Grüße. Aber du weißt ja nicht, vielleicht Autosuggestion, was er so gemacht hat. Ah ja, genau. Ja, hast du doch. Die Schärfe bringst du doch jetzt rein, René. Apropos Schärfe, Marvin. Naja, mein Bauch. Naja, gut. Grüße. Sorry. Sehr gut. Hä? Was? Ach, Quatsch, nee, das wird ganz kurz, keine Angst. Ich habe es diesmal selber nicht hingeschafft, weil ich einfach viel zu fertig war nach anderthalb Stunden Schlaf am Montag. Hab aber ein sehr guter Freund von mir war da, Grüße ans Stadtkind, und der hat mir davon berichtet, und zwar etwas, was sonst in den Medien überhaupt gar nicht großartig stattfand, und zwar die Tatsache, dass Axel Hellmann, also natürlich auch Peter Fischer hat erstmal über die Entwicklung des Vereins gesprochen, dass wir immer jetzt neue Mitglieder haben, dass wir, glaube ich, über seit 2017 67.500, genau, ja. Genau, und irgendwie 17.000 neue 17.000 neue Mitglieder haben, was schon eine richtig krasse Zahl ist. Also hier von wegen Einbruch oder so, nachdem er sich klar politisch positioniert hat, kannst du vergessen. Das war dann übrigens auch aus dem gesamten Bundesgebiet, wo dann viele gesagt haben, ach ja, stabile Angelegenheit, deswegen werde ich mal Mitglied der Eintracht, du siehst. Also es kann auch eine wirklich positive Wirkung haben. Im weiteren Zuge wurde sich über die Stadt ein wenig beschwert, dass da die Handlungsfähigkeit nur eingeschränkt gegeben ist, allein aufgrund der Tatsache, dass die Eintracht ganz gern ein Eintracht-Campus installieren würde, ein Gelände, und auch gleichzeitig die Arena entweder ausbauen oder komplett neu machen würde. Mhm. Und das ist ja, also die Stadionfrage ist ja wirklich eine der drängendsten Fragen. Da drückt die Eintracht auch ein bisschen auf die Tube, da bewegt sie die Stadt nicht, da gab es einen Seitenhieb. Und das Interessanteste und das wirklich medial kaum Rezeption erfuhr, fand ich mega interessant, war die Tatsache, dass Axel Hellmann sich ganz klar eindeutig und krass, mit krasser Wortwahl, auf die Seite der Fans, der Frankfurter Fans geschlagen hat. Und Peter Beuth, der, wir haben ihn ja schon öfter mal in dieser Sendung behandelt, ja, grenzpopulistische Innenminister dieses Hessenlandes, in seine Schranken verwies und deutliche Kritik geäußert hat, gesagt, dass es kann nicht wahr sein, dass jemand so ohne Fachwissen diese Äußerung tätigt und dass plötzlich alle Leute Straftäter sind. Es gibt ganz klar eine Regel, die haben wir auch einzuhalten, was wir auch schon mal hier gesagt haben, was die Hand verlässt, aber dass ganz grundsätzlich alle Fans pauschalisiert verurteilt werden, damit kann ich mich nicht auseinandersetzen, das kann ich nicht gutheißen, und wir haben gegenseitiges Vertrauen ausgebaut, das ist der wichtigste Satz, und wir haben gegenseitiges Vertrauen aufgebaut und dieses Vertrauen lasse ich mir nicht nehmen. Und das sind für jemanden wie Hellmann deutliche Worte, der mit ganz klar zeigt, dass die Eintracht immer noch auf Seite der Fans steht, trotz eventueller Schwierigkeiten, über die man sprechen kann, und dass jemand, ein Dummschwätzer wie Beuth, keine Chance hat und das klare Kante gegeben wird. Und zudem ist natürlich auch zu sagen, dass ein Verein, der roundabout 70.000 Fans hat, 70.000 Mitglieder in einem Land wie Hessen, dass das auch natürlich ein gewisses Gewicht hat. Das muss sich natürlich auch dann die Politik bewusst sein. Ja, und das ist eine wichtige Botschaft. Ich fand es eine wichtige Botschaft, weil man trotzdem, man ja auch weiß, dass es eine schwierige Gemengelage ist, aber dass die Eintracht trotzdem von ihrem Weg sich nicht abbringen lässt, egal was von außen für populistische Stimmen kommen. Und Hellmann hat sie auch benannt, dass er gesagt hat, das instrumentalisieren auch viele für sich einfach, die dann einfach mit Halbwissen um sich werfen, um Wählerstimmen zu bekommen. Und das ist genau das, was wir immer kritisiert haben, was aber in der Öffentlichkeit nicht genug, Beachtung gefunden hat. Und ich finde gut, dass er das sagt, weil dann hast du die Sicherheit zu wissen, okay, die Eintracht macht keine irrationalen Dinge, wie man das von anderen Vereinen kennt. Wir haben das in Berlin gesehen, wir haben das in Hannover, sieht man das jede Woche. Da bin ich echt erleichtert und finde gut, dass die Eintracht den Weg weitergeht. Natürlich mit allen Schwierigkeiten, das will man auch gar nicht unter den Tisch kehren. Das macht die Eintracht übrigens auch nicht. Die Eintracht zeigt da auch klare Äußerungen, wenn solche Sachen passieren. Es darf nichts anverlassen und bla bla, darüber muss geredet werden. Aber die Eintracht lässt sich nicht von Politikern irgendwie einschüchtern im Sinne von, okay, wenn man so getan wird, keine Ahnung, jetzt ist es 11:55, jetzt ist es 22:50, jetzt ist es 12:30. Nee, einfach zu sagen, wenn Probleme da sind, kann man die benennen, aber nicht auf überhitzte Weise. Und das finde ich ein wichtiges Zeichen und lässt in mir die Hoffnung zurück, dass der erfolgreiche Weg, den die Eintracht in der Fanarbeit geht, so weitergeht. Und das ist genau das, Frank von Böber, unser guter Freund, der ständige Hörer. Ja, genau, viele Grüße. Der hat mir das heute auch nochmal dargelegt, da er selber auch dort war und mir auch da noch ein bisschen was geschildert hat, hat auch gemeint, in dieser Art und Weise, in dieser Klarheit, wie ein Hellmann das artikuliert hat und wie er auch deutlich Stellung bezogen hat, das ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Das ist komplett ernst gemeint. Das ist die Linie. Und deswegen habe ich mich vollkommen gewundert, dass das in der Berichterstattung, in der medialen Rezeption angekommen ist. Es gab keine mediale Rezeption. Es ist nicht angekommen. Und es hat der erste Beitrag, den ich da heute zugelesen habe, war in der OP Online. Ansonsten habe ich dazu weder beim Kicker noch bei SID noch in anderen regionalen Blättern. Ich glaube, selbst bei der FR hat das nicht großartig aufgenommen. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man wirklich mal mehr thematisieren können, weil das ist ein Punkt. Peter Beuth ist ja jetzt auch sowieso keine wenig streitbare Figur. Wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen, und da kann man schon mal sehen, okay, da bekommt er von den Leuten, die mit der Thematik wirklich was zu tun haben, mal ein bisschen Gegenwind. Und das finde ich gut. Und da siehst du halt, das ist auch wichtig, denn da stellt sich die Eintracht vor ihre Fans, die natürlich mal problematisch sind, darüber haben wir schon gesprochen, aber gleichzeitig mit Spruchbannern, mit ganz, ganz vielen Aktionen darauf hinwirken, dass in dieser Gesellschaft ein bisschen mehr richtig als falsch läuft. Ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Sehr und gut. Wir verlinken euch den Artikel bei OP Online nochmal, dann könnt ihr da selbst auch nochmal reinlesen. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie Videos von der Hauptversammlung? Wahrscheinlich irgendwie auf YouTube nochmal so ein Zusammenschnitt oder irgendwas demnächst. Ich habe ehrlich gesagt noch nichts gesehen, wollte mir aber gerade die Rede von Axel Hellmann, die wirklich beeindruckend gewesen sein soll, wollte ich mir nochmal nachschauen. Ich glaube, sofern die verfügbar ist, würden wir die auch nochmal reinhängen. Ja, gab es sonst noch wichtige Punkte aus der Jahreshauptversammlung? Nein, ich denke, wir können es damit sein lassen. Ja, sonst gab es da nicht wirklich viel. Ich hatte fast ein bisschen spekuliert, dass da vielleicht ein Neuzugang vorgestellt würde. Selbiges ja. Nicht der Fall gewesen. Insofern. Genau, und damit hat Marvin quasi direkt den nächsten Block teasert, nämlich das große Fenster der Transfers. Wir haben noch ein paar Tage eine offene Transferperiode und es könnte sich noch das ein oder andere tun an Zu- oder auch Abgängen. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen drüber spekuliert, ob der Einsatz von Fallett vielleicht so ein wir machen ihn nochmal hübsch und zeigen ihn nochmal der Menschheit Variante ist und so wie sich das jetzt gerade andeutet, ist der FC Nantes nach wie vor interessiert an Fallett. Ich persönlich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Wir hatten ja gerade eben bei dem Rückblick auf Bremen über ihn diskutiert. Ich bleibe dabei, er wäre für mich jetzt nicht der Innenverteidiger, den ich als Nummer 1 oder 2, die in der Startaufstellung für 24-Plus-Spiele stehen, sehen will. Aber er ist für mich eigentlich ein solides Backup und ich bin mir nicht sicher, ohne ein oder zwei Neuverpflichtungen, ob ich ihn wirklich gehen lassen wollen würde. Ja, es ist halt genau das, wir haben es eben schon angedeutet, wenn du die Ziele hast, die jetzt realistisch erscheinen und du willst sie greifen, dann musst du nachbessern. Einzige Option, weil es geht ja, das ist ja auch nicht persönlich gemeint und er ist ein geiler Typ, bla bla bla, haben, wissen wir alles. Ist auch für 10 bis 15 Spiele in der Saison vollkommen super, freue ich mich. Alles toll. Aber wir müssen danach bessern, wenn wir sagen, wir wollen das vorher Undenkbare schaffen und nach einem Jahr Europa gleich nochmal Europa spielen. Hm. Weiß ich nicht, finde ich gut. Und Basti, du hast ja auch schon ein bisschen was gehört, was da so umgelaufen ist, ne? Was meinst du genau? Also ich bin zu verletzen, muss ich auch sagen, dass nur weil wir ihn jetzt kritisiert haben, dass wir ihn nicht in den absoluten Stammspieler in ihm sehen, heißt nicht, dass ich ihn abgeben würde. Also ich würde ihn nicht abgeben, weil wer weiß, wann er nochmal wichtig wird. Wer weiß, wer sich noch verletzt. Das fände ich ein bisschen fahrlässig, zwei Innenverteidiger abzugeben und dann einen 19-Jährigen aus Brasilien zu holen. Also das würde das unnötig machen. Das würde unnötig wirklich die Personaldecke ausdünnen, ohne Not, weil es nicht immer jemand verletzt ist, sondern weil du einfach zwei abgibst. Also das würde ich nicht machen. Ich würde jetzt gar keinen mehr abgeben. Ich hatte gehofft, dass wir zwei neue Innenverteidiger dafür holen, muss ich tatsächlich sagen. Die musst du beide so wieder reinarbeiten. Ja, aber das genau, Dennis. Das ist genau das. Also ja. Du kannst, Fallett kennt wenigstens manchmal und ich glaube, Fallett ist auch für die Stimmung ganz gut. Ich glaube, Fallett ist auch jemand, der dem Haller ganz wichtig ist und so bla bla. Ich würde ihn auf jeden Fall... Französisch, weißt du, wichtiger, so genau. Ich würde das auch machen, weil was sie sagt, der ist für die Stimmung gut und so weiter und so fort. Ist auch ein solider Spieler. Die Sache, also überlegt doch mal, wenn der jetzt dann aus Brasilien kommt, was eine echt hypothetische Angelegenheit ist, auch wenn die jetzt sich zu bewahrheiten scheint, wir werden gleich nochmal die Personale sprechen. Aber bei allem Respekt, der wird jetzt nicht gleich bei uns Stammspieler werden. Es ist halt einfach so, der kommt aus Brasilien, einer ganz anderen Liga hierher. Und nicht jeder ist ein Indiker, der sofort dann. Nein, aber der kam ja auch nur aus Frankreich. Und der kam ja nur aus Frankreich. Genau, das ja bei Ordonez haben wir es ja gesehen, das kann auch gar nicht funktionieren. Also, das kann auch, das ist ja eine ähnliche Preisklasse, das kann auch komplett schief gehen. Genau, also vielleicht zweites Gerücht, was da aktuell unterwegs ist, ihr habt es jetzt gerade am Rande auch schon ein bisschen angesprochen, es sieht wohl so aus, als sei die Eintracht kurz vor der Verpflichtung eines jungen brasilianischen Innenverteidigers Lucas Silva Melo, auch bekannt als, Tuta? Tuta. 19 Jahre Innenverteidiger, kann auch rechter Verteidiger spielen, aus Sao Paulo, hat bislang, zumindest was ich so an Statistiken finden konnte, 9 Spiele für die U19 und 1 Spiel für die U23 gemacht. Gehandelte Ablösesumme, die da genannt wurde, 1,7 Millionen, allerdings für nur 70% der Transferrechte, was auch immer das schon wieder heißt. Ja. Und ich hatte nochmal gelesen, die restlichen 30% der Rechte würden wohl bei Sao Paulo bleiben und nicht bei diesen komischen Konsortium, was, wie du sagst, darf wahrscheinlich wirklich nicht mehr sein. Ja, also ich glaube, Konsortium war ja irgendwie nur noch so Altlasten, aber neu ist nicht mehr. Wobei, ja, guckt halt auch keiner so genau drauf, kennen wir ja auch so Spiel. Ja, also ich bin da zwiegespalten. Gerne da nochmal irgendwie jemanden verpflichten, aber auch da sehe ich jetzt auch, mir wäre da jemand lieber, wo man im Zweifelsfall auch sagt, okay, dafür kann man jetzt auch mal einen Abraham, Klammer auf, wir wissen nicht, ob er jetzt die nächsten Spiele bestreitet oder auch nicht, Klammer zu, den man da quasi direkt irgendwie da hinsetzen kann. Und wie ihr schon gesagt habt, nochmal so ein Glücksgriff wie bei Ndicka, den du quasi mit 18 Jahren und 11 Monaten da hinstellst und die dir eine klasse Hinrunde spielt. Ich glaube, das Glück haben wir nicht nochmal. Die Sache ist halt die, das ist für mich eine krasse Wundertüte und ich muss euch ganz klar sagen, ich kenne den Spieler nicht. Ja, genau. Ja, also wenn ich was anderes behaupten würde, da wäre ich hier Lügner und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spieler ist. Und das kann, und ich vertraue unserem Scout Ben Manga echt wirklich, dem würde ich sogar mein Schokoeis anvertrauen. Ja? Aber ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob der was reißt, weiß ich nicht. Und es ist für mich eine perspektivische Verpflichtung, aber weiß Gott doch nicht jemand, wo ich sage, okay, der löst jetzt all meine Probleme und bringt mich jetzt ins Tal der Glückseligen. Glaube ich halt erstmal nicht. Deswegen würde ich eigentlich eher eine andere Lösung bevorzugen. Ich sag mal so, wenn du jetzt 1,7 Millionen für den ausgibst, meine Güte, 1,7 Millionen, da hast du früher Topspieler bekommen, aber mittlerweile bekommst du eigentlich nur noch, was weiß ich, ja, einen Praktikanten, da bekommst du normalerweise nur noch ja, bessere Mittelklasse-Spieler aus der dritten ambitionierten Liga oder sowas, keine Ahnung, also ist jetzt ein bisschen dreist gesagt, aber selbst super Zweitligaspieler bekommst du für das Geld nicht. Deswegen, I don't know. Ja, ich glaube, diese Gedankenexperimente, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das ausdrücken, weil das ist ja ziemlich kompliziert. Wenn wir sagen, wir geben Fallett noch ab und holen dafür den Brasilianer als Ersatz, dann könnte ich damit leben, da muss aber auch ein Salcedo-Ersatz her, der, wie Marvin, wie ihr alle gesagt habt, der sofort da sein muss. Das muss halt dann, keine Ahnung, wir können ja mal ein paar Leute in den Raum ballern. Hier Oxford von West Ham, der schon in Gladbach irgendwie ein paar Spiele gemacht hat. Genau. Hinteregger, ich wollte sagen, Hinteregger ist jetzt auch so ein bisschen ins Gespräch gebracht worden. Almami Touré habe ich jetzt oft gehört von AS Monaco, der ist aber derzeit, glaube ich, verletzt. Der ist verletzt. A, verletzt, ne? Und B, ist ja, glaube ich, im Hauptberuf Rechtsverteidiger. Das wäre nochmal was anderes. Also die Gemengelage ist ja echt kompliziert, weil wir wirklich drei Positionen haben, wo wir sagen, okay, wir bräuchten eventuell noch jemanden. Rechtsverteidiger bräuchten wir, weil wir nicht wissen, wie lange Chandler noch braucht und wie lange da Costa es durchhält. So. Wenn du halt mit dem Brasilianer irgendwie einen hast, der Innenverteidiger und rechts spielen kann, dann hättest du zumindest die Rechtsverteidigerposition aus meiner Meinung nach abgedeckt, weil die nicht so die dramatischste von allen ist. Ja. Salcedo-Ersatz sehe ich trotzdem noch als wichtig an, weil ihr habt gesagt, Abraham, wenn er jetzt verletzt ist, dann das geht nicht mit den anderen Russen und Fallett als Stammspieler, sehe ich weiterhin so, haben wir jetzt auch ausführlich dargelegt, warum. Und dann ist trotzdem im zentralen Mittelfeld auch noch eventuell irgendwie Bedarf da, zu sagen, vielleicht brauchen wir da irgendjemanden, der Gacinovic ein bisschen ersetzt, beziehungsweise so ein Geraldes-Ersatz. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben schon viele Leute abgegeben, wir haben Müller abgegeben, wir haben Geraldes abgegeben. Also da muss ja auch so ein bisschen, Nils Schindera ist, glaube ich, dann nicht derjenige, der da irgendwie die Lücke schließen kann. Und der große Bruder auch nicht. So, das sind drei Positionen, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die akuteste einfach die Innenverteidigerposition ist. Und da sind die Gedankenspiele, glaube ich, dahin. Ich hoffe nicht, dass die Eintracht plant, Salcedo durch den jungen Brasilianer zu ersetzen, sondern den jungen Brasilianer sehe ich dann eher als Fallett-Ersatz, zu sagen, das ist Innenverteidiger 3 oder 4, der kann zur Not mal spielen, der kann langsam reinschnuppern bis Sommer, dass er vielleicht im Sommer, ab Sommer eine richtige Alternative ist. Aber so ein wie Salcedo, der direkt da ist, wenn er gebraucht wird, und das war er meistens, wenn er fit war, war er wirklich, das brauchst du eigentlich. Und da sind ja auch schon dementsprechende Namen in dementsprechenden Preisklassen auch im Gespräch. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was bis Donnerstag noch passiert. Mein Schlaf würde es auf jeden Fall deutlich beruhigen, wenn da tatsächlich noch jemand kommen würde. Meinen auch, auf jeden Fall. Was haltet ihr denn von diesem Hinteregger-Gerücht? Ich meine, man muss dazu sagen, der hat sich ja jetzt quasi durch seine Äußerung gegenüber dem Trainer da so ein bisschen selbst ins Spiel gebracht. Das heißt, der war ja auch im Umkehrschluss kein Kandidat, auf den man vorher irgendwie gesetzt hat, als man diese ganze Salcedo-Nummer irgendwie begonnen hat, sondern der ist jetzt quasi so auf den letzten Metern da reingerutscht. Hätte natürlich den Vorteil, dass er und unser Coach sich schon aus der Salzburger Zeit kennen. Die Sache ist die, Hinteregger ist vom Spielerischen her, wie, ich mag den Typ, aber irgendwie ist das jetzt schon der zweite Verein, jetzt mit dem er Stress hat. Und ja, klar kannst du jetzt hier den Trenchcoat Johnny irgendwie nicht so cool finden, den Baum und so, kannst du da deine Probleme haben. Alles cool, also, kann ich nachvollziehen, aber mir scheint es ein bisschen komisch, dass Hinteregger jetzt schon bei so vielen Vereinen jetzt auch extrem angeeckt ist. Ja, das stimmt. Und ich weiß nicht, was da das Problem ist. Vielleicht hängt es mit Baum zusammen. Weiß ich nicht. Baum greift ja jetzt bei einigen Spielern auch durch. Da merkt man auch, dass die Autorität so ein bisschen flöten geht bei von dem Trainer. Durchaus verständlich, wie ich finde. Aber es ist schwierig trotzdem zu beurteilen. Aber Jacke spielt, glaube ich, eine Rolle, die darf man nicht unterschätzen. Ja, meine ich ja, ne? Der Trenchcoat, wenn du mit so einer Jacke in die Kabine kommst, dann denken die Spieler sich, oh, aha. Wo ist Thema dann hier? Eben hat er die Jacke noch gehabt, um irgendwie, vielleicht ist es ein Nudist oder so, ja, die da rausgezieht. Ein Burberry-Schalter davon noch nicht. Naja, gut. Aber, nee, auf jeden Fall, aber Marvin hat ja schon recht. Aber in der funktionierenden Mannschaft wird er, glaube ich, weiterhelfen. Ich denke, dann muss auch die Mannschaft funktionieren und da kommt er doch zu uns in die ideale Truppe. Ich glaube schon, dass. Kennt er die Bundesliga und B, René hat es angesprochen, der kennt den Trainer auch. Ich glaube, wenn er frei ist und Hütter kennt ihn ja dann und sagt, okay, der ist vielleicht an der und der Stelle schwierig, aber ich weiß, wie man ihn packen muss, dann holen wir den. Und Augsburg will ihn ja loswerden, vielleicht kann man sich da irgendwie einigen. Und dann ist das ein Baba-Transfer, das ist schon der Innenverteidiger, der ist auch torgefährlich. Weil wir haben, guck mal ganz ehrlich, wenn wir in Leipzig angerufen hätten oder in Florenz und du hättest dich hinter seinem Rücken über Ante Rebic informiert, dann hätten die auch alle gesagt, boah, nee, den brauchen wir nicht, Alter. Den holst du nicht, der ist schwierig, der kriegt nichts auf die Kette. Ich glaube schon, dass das immer wieder, das ist einfach, ich glaube, das Binnenverhältnis zwischen Trainer und so einem Spieler, das kann auch wirklich sehr, sehr kompliziert sein. Gerade wenn es da nicht läuft und du dann, ja, alle ein bisschen gereizt sind. Wer weiß, was zwischen Mannschaft und Trainer vorgefallen ist, weil alles kann in Augsburg nicht gut laufen. Und in Leipzig war es ja, glaube ich, auch irgendwie noch was anderes. Marvin hat natürlich recht, dass es merkwürdig ist, wenn das jetzt zweimal passiert ist. Aber man muss auch aufpassen, dass man da ja die Stochastik so ein bisschen komplett außer Acht lässt. Es kann halt auch passieren, Marvin. Weißt du, was ich meine? Wenn wir beide jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir zwei Jobs suchst und du hast zweimal ein Arschloch als Chef und wechselst zweimal den Job, weil du mit den Chefs nicht klarkommst, dann willst du ja auch nicht, dass die Leute denken, ja, aber das ist langsam das Problem von Marvin. Also so, weißt du, was ich meine? Es kann halt sein, dass du das Pech hast und zweimal in ein Umfeld reinkommst, wo einfach die menschliche Chemie nicht stimmt. Es ist ja auch nicht so, dass jeder Spieler nicht mit Baum klarkommt, aber es gibt halt verschiedene Typen. Ich glaube, dass du wirklich, ja, wenn man sowas sagen will, zu sagen, okay, wenn es wirklich Skandale neben dem Platz gibt und du bist wirklich mit dem dritten, vierten Trainer, manchmal ist es ja noch im selben Verein, das ist, glaube ich, immer das eindeutigste Mittel. Wenn wir sagen, warum spielt er nicht, und dann kommt der nächste Trainer, ja, warum spielt er wieder nicht, dann kommt der übernächste und ihr spielt immer noch nicht, dann kannst du sagen, okay, vielleicht ist er wirklich nicht gut genug. Bei Hinteregger weiß ich nicht genau, wie die Gemengelage da ist, da kennen wir uns nicht genug aus. Würde aber dafür plädieren zu sagen, komplett ihn in diese Schublade zu stecken, dass er sehr, sehr schwierig ist, Fall. Davon will ich abgehen. Warne nur davor. Mir geht's nur darum, ja, warne nur ist davor. Berechtigt der Punkt, weil zweimal ist schon, kann auch jetzt, ist jetzt auch wahrscheinlich wirklich nicht der größte Diplomat. Ja, wahrscheinlich. Also Hinteregger hat sich ja mit den Aussagen, die er zu Red Bull getätigt hat, voll in mein Herz gespielt. Ja, also das ist genau. Es ist jetzt nicht so, als würde ich fand den immer schon cool und ich fand den ehrlich gesagt auch in Gladbach einen guten Transfer, ja, und das hat mir alles so ein bisschen gefallen und es ist ein langer Baum und ich weiß nicht, also das ist schon eine Kante, das gefällt mir schon und vielleicht bekommt er ihn ja hin, ja, und sie kennen sich, der Trainer und Hinteregger, kann ja sein, wenn das gut funktioniert, ey, vielleicht weiß er vom Interesse der Eintracht und hat jetzt so absichtlich so einen Schindluder getrieben, damit er seinen Transferwert senkt, damit die Eintracht nicht so viel Geld ausgeben muss. Bam, bin ich sofort dabei. Man muss natürlich aber auch. Ich hatte auch die 93 Traum-Bundesliga gehört und hat gesagt, ja, stimmt, Augsburg gehört wirklich nicht. Man muss dazu halt auch sagen, er hat 212 Spiele für Salzburg gemacht und 83 für Augsburg. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie so im Zwei-Wochen-Rhythmus da ist, nee, sondern da ist halt auch eine lange Zeit dazwischen. Und wenn du so 4-5 Jahre bei so einem Verein bist, oder vielleicht auch 2 Jahre, da kann natürlich auch schon mal das eine irgendwie zum anderen kommen. Also das würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Man muss das wahrscheinlich nicht so machen, wie er das getan hat. Mhm. Ja, aber da kannst du jetzt halt auch von nix bis alles, kannst du da die volle Bandbreite irgendwie rein interpretieren. Das ist halt auch schwierig. Trotzdem wäre ich mal über den Preis interessiert, weil ich glaube, Augsburg hatte vor 1-2 Jahren ja erst 9 Millionen bezahlt und der Vertrag würde ja jetzt, glaube ich, noch 2 der 3 Jahre laufen. Also Ich glaube nicht, dass er es, gut, wenn es wirklich einen Riesenbruch gab und sie einfach nur noch loswerden wollen, dann kann es sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass du da auch deine 10 Millionen oder 9 Millionen auch wieder hinlegen musst. Und ob er das wäre, das weiß ich nicht. Davon würde ich es abhängig machen. Ich würde es davon abhängig machen. Ich würde sagen, hey, hört mal zu, Leute, wir nutzen eure Not in Anführungszeichen ein bisschen aus. Wir geben euch 6 Millionen Euro. Fertig. Ja. Alles, was drüber ist, lohnt sich dann nicht, hat Dennis schon recht. Da würde ich dann wirklich lieber meine Fühler nach England weiter ausstrecken und sagen, okay, den haben wir wirklich, glaube ich, auch länger auf dem Schirm, das glaube ich auch, dann holen wir den, anstatt also den jetzt. Also was ich mir eher so vorstellen könnte, und das schreibt der Alex hier auch gerade im Chat, ist, dass die jetzt bei Augsburg anrufen und sagen, pass auf, ihr wollt den loswerden, wir nehmen euch mal bis Ende der Saison ab und dann reden wir mal über den Preis. Dass das so eine Laie mit Kaufoption, Geschichte wird. Ja. Auch in Ordnung. Was für mich halt eigentlich ideal für uns. Die spannende Frage hinter Egger ist dann halt wirklich, wie ich schon gerade gesagt hatte, der kommt ja jetzt so auf den letzten Metern der Transferperiode, kommt der da in dieses Sichtfeld rein. Was war denn der ursprüngliche Plan unserer Kaderplaner als Ersatz für Salcedo? Weil das war Hinteregger mit Sicherheit nicht. Tja, vielleicht war das auch gar nicht so lange geplant mit Salcedo halt, ne? Vielleicht ist es ist einfach... Vielleicht ist Salcedo auch eine kurzfristige Nummer gewesen, weil dann plötzlich, keine Ahnung, die Vaterschaftsklagen den zweistelligen Bereich überschritten haben. Wer weiß das schon? Ja. Und dann stehst du plötzlich dumm da. Also ich glaube noch nicht mal, dass es jetzt für einen langen geplant sind. Die haben gedacht, wir könnten was machen, müssen sie aber vielleicht nicht. Und dann kam das Holter die Polter, dann hast du ein gutes Angebot aus Mexiko gehabt, was ja natürlich im Endeffekt auch finanziell lukrativ ist, und dann hast du es gemacht. Mhm. Ja, ich glaube, die Eintracht hat sich da schon was dabei gedacht. Die wollten ihn ja auch, haben sie auch fest verpflichtet. Also insofern, ich weiß nicht, ich tue mir da echt schwer. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Augsburg aktuell nicht mega geil wirtschaftet. Nee. Und dass die bislang ein Transferdefizit haben, was die vielleicht ganz gerne ausgleichen würden. Und es wird nicht besser, wenn Hinteregger noch ein halbes Jahr nur auf der Bank sitzt. Sonst sollten sie vielleicht darüber nachdenken, und sie haben es ja auch schon angedeutet, ihn abzugeben. Und das sollten sie lieber machen, solange sie noch mehrere Millionen bekommen. Dann sinkt es nämlich auch. Hast du völlig recht, Marvin. Und du musst sagen, die Eintracht ist kein direkter Konkurrent mehr um einen Platz, ich sag mal, mit Augsburg unten, die spielen einfach in der Saison wieder gegen den Abstieg. Und da muss man wirklich sagen, da haben wir endlich mal die Situation, die wir wirklich auch lange Jahre nicht hatten. Wir können mal sagen, wir können einem schwächeren Verein, der eine schwache Runde bis jetzt gespielt hat, können wir im Endeffekt mal eventuell auch einen Spieler noch abnehmen, und die haben keine Angst, dass es an direkten Konkurrenten geht. Und das ist mal eine schöne Situation, die uns vielleicht auch mal einen Spieler bringt, der vielleicht dann bei uns auch wieder aufblüht, was wir ja auch schon erlebt haben. Also schauen wir mal. Mhm. Ja. Ich glaube, zusammenfassend könnten wir es dann so sagen, Fallett würde ich nicht unbedingt abgeben, oder sollten wir nicht unbedingt abgeben, wenn jetzt keine große Not besteht, weil er, auch wenn er nicht die Nummer 1 oder die Nummer 2 Innenverteidiger sind, wichtig ist für die Kabine und ein sehr, sehr solides Backup ist. Hinteregger, wenn man ihn zu einem guten Preis oder als Laie bekommt, halte ich auch für einen Spieler mit hoher Qualität. Gerade jetzt auch mit Blick auf die Situation bei Abraham, wo wir nicht wissen, worum es geht. Und der Brasilianer, der Junge, ist eine absolute Wundertüte. Perspektivisch, wenn der sich entwickelt und ein bisschen Geld in die Kasse bringt, halte ich das für einen stabilen Transfer, so rum. Mhm. Wird aber nicht derjenige sein, der uns jetzt irgendwie hier die Kohlen aus dem Feuer holt in der ersten Minute. Alter, wir haben halt auch echt nicht mehr viel Zeit. Das ist noch Mittwoch und Donnerstag. Also die müssen sich jetzt schon mal ranhalten. Also, und das wird mir sonst auch ein bisschen zu bunt. Da müssen die echt noch was machen jetzt. Am liebsten würde ich ja noch zwei neue sehen dort. Und auf anderen Positionen, du hast, Basti, Sven schon angesprochen, wo wir noch überall nachbessern könnten. Also ich hoffe, es bleibt nicht bei dem einen Transfer, dass wir jetzt den Brasilianer holen und eventuell selbst noch jemanden abgeben. Da bin ich voll bei euch. Das wäre der absolute Super-GAU eigentlich. Auf der anderen Seite, es sind halt schon noch einige Optionen, hoffe ich ja, dass die jetzt gezogen werden. Guck mal, wie oft haben wir jetzt schon über Oxford etc. gesprochen. Auch eventuell sagst du doch, wenn Touré zu einem günstigen Preis etc. zu Bahamas ist, ist das natürlich auch eine geile Sache. Aber es ist natürlich sowas, musst du schauen, Winter ist immer schwierig, und ich hoffe einfach, dass sich noch was tut. Das hoffe ich auch. Aber wir haben ja noch zwei Tage, vielleicht sehen wir ja da das ein oder andere noch, und die Eintracht haut da nochmal auf den letzten Metern so richtig einen raus. Da ist irgendwie alles noch drin. Ja, dann können wir quasi, wenn wir hier zum Deadline-Day unseren gelben Jumpsuit oder nach dem Deadline-Day unseren gelben Jumpsuit ausgezogen haben, können wir den quasi direkt mit nach Dortmund nehmen und da irgendwie dem glücklichen Fan in die Hand drücken. Ach nee, die kommen ja zu uns. Wir spielen am Samstag 15:30 zu Hause gegen Dortmund. Ich hatte es gerade eben schon mehrmals angedeutet. Der Einsatz von Abraham ist so fraglich. Also er war heute nicht im Mannschaftstraining und es sieht irgendwie alles nicht so gut aus. Stendera ist wohl auch krank, was jetzt auch eher so, ein anderer Spieler auf der Auswechselbank ist. Den sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt als Startelf-Kandidat, aber da könnte so das ein oder andere rotationsmäßig passieren. Und Dortmund ist natürlich auch gerade der Tabellenführer, die sind da ordentlich unterwegs. Favre wird, wie ein weiser Mann mal gesagt haben, seine 12 VHS-Kassetten mit Eintracht-Spielen studiert haben auf dem Dachboden. Das wird interessant. Ja, eigentlich kommt Dortmund jetzt zur richtigen Zeit. Also was soll passieren? Also wir können nicht erwarten, dass wir gegen Dortmund gewinnen, gerade nicht in Dortmund in der Verfassung, die alles wegrollen gerade. Die haben einfach zu gute Spieler. Das ist ein Spiel, das ist so ein typisches Eintracht-Spiel. Das könnte sich verselbstständigen. Das könnte, wir haben es ja auch hier schon auf der Lee, wir haben auch gegen eine gute Dortmunder Mannschaft gespielt, wo wir 3-3 gespielt haben. Oh ja, das war grandios. Also wir haben ja immer schon solche Sachen gehabt. Wir haben das gegen Bayern aber auch probiert drauf zu beschwören. Das hat gar nicht geklappt, weil die Kraft gefehlt hat. Vielleicht kommt sie jetzt wieder. Aber heute glaube ich noch nicht dran zu sagen, okay, geil, die Eintracht haut Dortmund weg, weil Dortmund einfach zu stark ist. Das wäre aber auch ganz schlimm, haben wir auch schon gesagt. Das wäre, wenn wir jetzt diese drei Spiele nehmen, Dortmund, Gladbach und Leipzig oder beziehungsweise Dortmund, Leipzig, Gladbach, so in der Reihenfolge, glaube ich. Wenn wir davon eins gewinnen, wäre das schon geil, weil du danach wären die Aufgaben nicht schwerer, sage ich mal. Wenn wir da von den 3-1 gewinnen irgendwie, fände ich es geil. Vielleicht ist das schon gegen Dortmund der Fall, dann hast du irgendwie in den anderen zwei Spielen keinen Druck. Kann immer passieren. Das Geile ist doch, dass wir wissen, und das ist sowas, was für mich auch ein ganz neues Gefühl ist, selbst wenn ich euch jetzt sage, ich sehe keine Chancen, was ich aber weiß und was das Gefühl, was man mittlerweile als Eintracht-Fan so ein bisschen etabliert, bei aller Angst, die man immer noch präventiv in sich trägt, ist, die Eintracht kann immer treffen. Immer. Ja. Guck mal, wie es in Bremen war. Da ist nicht zusammengelaufen. Eine Situation, ein Haken, Rebic, pam, Winkeltor. Individuell saugeil, ja. Ja, das kann, Haller kann immer einen reinköpfen, Jovic kann eine Aktion haben, Rebic kann immer ein Ding drin haben. Wenn wir dann noch die Standardsituation irgendwie durch große Innenverteidiger dazu bekommen würden, wäre es noch geiler, ist nicht so, aber trotzdem, es kann immer einer treffen und es können sogar zwei treffen. Und das kann dazu führen, dass wir eventuell wieder glücklich 2-2 spielen, das wäre super. Und Dortmund, die werden auch nicht so durch die Saison spazieren. Die werden in der Rückrunde vielleicht, weiß ich nicht, 3 Spiele verlieren, vielleicht ist eins davon gegen uns. Ja, aber genau, wenn, das ist es. Und, ja. Marvin, du erst? Nee, mach du. Im Endeffekt geht es ja darum, das habt ihr vorhin schon richtig gesagt, wenn wir wieder diese Power auf den Platz bringen und vielleicht kommt dann, das bin ich voll bei euch, Dortmund genau als richtiger Gegner zur richtigen Zeit, dass du mal wieder denkst, jetzt mal wieder alles geben, denn du brauchst 110% gegen Dortmund, um eventuell einen Punkt noch mitzunehmen und mal wieder dieses absolute kranke Pressing, wo du wirklich sagst, oh mein Gott, der Spieler, haben diese noch alle, die rennen die an wie die absolut Wahnsinnigen, dass du einfach mal wieder diesen Hebel umwirfst, den du jetzt die ersten zwei Spiele überhaupt nicht auf den Rasen gebracht hast. Das ist wirklich was und da bin ich voll bei euch. Eventuell gewinnst du dann eins der nächsten drei Spiele, dann können wir wirklich schon zufrieden sein. Und wenn du eine geile Leistung gegen Dortmund zeigst, Bastia, bin ich voll bei dir. Eine individuelle Situation drin und du machst hier ein glückliches Tor, die Innenverteidigung steht mal, dann gewinnst du das Spiel am Ende 1-0 und alle sind ja mehr als happy. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist so ein Spiel, das kann ein gewisses Feuer auch weiter entfachen. Ganz ehrlich, ich habe mega Bock auf Dortmund. Und hey, wer weiß, was da passiert. Das ist genau mein Spiel in der Saison, wo ich das Gefühl habe, da geht alles. Die Eintracht hat verhältnismäßig oft gut mitgehalten mit dem BVB. Ey, es ist richtig geil. Und wir haben, ehrlich gesagt, ja, wir haben halt zwei scheiß Spiele gehabt. Scheiße, in Anführungsstrichen. Nicht, wo wir nicht an unser Leistungsmaximum gekommen sind. Aber Leute, die Mannschaft da vorne, ey, diese wilden Barbaren, die auf jeden Fall Tore schießen wollen. Ja, und da ist jeder hat ja die Möglichkeit. Selbst ein Kostic, der vielleicht da nicht ganz so oft in Erscheinung tritt, ist ein absolut fähiger Spieler. Das ist mega geil. Ich habe da richtig Bock drauf. Und wenn die das zulassen, dass wir jetzt richtig offensiv spielen, beide Seiten, und dass die Defensive ein bisschen weniger wackelig ist, kann es ein mega Ding werden. Und dann geht es am Ende 3-3 aus, sage ich auch nicht nein. Vorragend. Sind wir uns einig, glaube ich. Mhm. Ja. Und der, natürlich ist Dortmund krass. Ja, sag ich, meine, wenn ich guck dir die Mannschaft an, da musst du echt die ganz große Lupe rausholen, um irgendwie nach einer Schwäche zu suchen, ja. Die gibt's trotzdem und ich glaube, dass Hütter und seine Gefolgsmänner da auch schon ein bisschen wissen, wo sie da reinstechen können und die gibt's und es ist trotzdem krass, dass eine Favre Mannschaft schon in Saison 1 so krass stabil ist, aber hey, irgendwas geht und ich hab selbst keine Lösung, sonst würde ich auf dem Trainingsplatz sitzen aber auch nur, weil stehen mir auf Dauer dann auch zu anstrengend wäre, aber irgendwie, ich kann mir da echt was gut vorstellen und wir gucken einfach, wie das Spiel wird und ansonsten sehen wir halt Dortmund in High Life und wir halten trotzdem gut mit. Ja, ist ja auch interessant, um einen Spieler wie Sancho live zu sehen, ist schon ein geiler Spieler, geiler. Also für mich momentan der heißeste Spieler in der Bundesliga. Ja, mega. Ja. Können wir uns dann auf irgendeine Aufstellung da einigen? Was wir da. Ich glaube, dass Fernandes wieder reinkommt. Ich glaube, Fernandes ist so. Ich glaube, der wurde vermisst, gerade was die defensive Stabilität in diesem Mittelfeld betrifft und die Entlastung der Innenverteidiger. Ja. Also gehen wir mal von. Wir hoffen einfach mal, dass Abraham spielt, oder? Hoffen wir es einfach. Ja. Es ist ja erst Dienstag super, heute. Noch ist die Hoffnung da. Ja, ich hoffe auch, aber ich bin da mittlerweile sehr pessimistisch. Dann müsste er morgen zumindest wieder langsam ins Training einsteigen, sonst glaube ich auch, dass das wieder nichts wird. Also wenn Abraham morgen nicht im Mannschaftstraining ist. Wenn Abraham nicht spielt, dann spielt er Hinteregger so. Okay. Ja, aber die Fünferkette würde ich so stellen, wie es immer ist, wenn Abraham ausfällt, ja. Muss man halt gucken. Dann im Dings, wahrscheinlich. Also aber Ndicka dann auch wieder rein. Ndicka ja? Wird wieder da sein. Fall. Also ich glaube, alles andere wäre Selbstmord. Und ja. Da müssten wir dann auch drüber sprechen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Wenn ein Dicker jetzt aus irgendwelchen nebulösen Gründen erneut nicht spielen würde, wäre das ein Fingerzeig, dass es bedeutet, dass irgendwas passiert ist, genau. Dem wir nicht genau wissen, was passiert ist. Ja. Insofern hoffe ich da nicht drauf und gehe wirklich davon aus, dass ein Dicker, der uns ja in dieser Saison auch schon so viel Freude bereitet hat, wieder auf dem Platz steht. Ja. Also ich glaube, also nach meiner Wahrnehmung war das gegen Bremen nur für dieses eine Spiel und da steckt jetzt nichts dahinter. Ich mache eher das Fragezeichen bei Abraham, ob der da ist und dann wäre die Frage, Fallett oder Russ? Ja, Messer oder Pistole? Ja, so, das. Dann haben wir im Mittelfeld Fernandes, wäre ich auch voll dafür. Fernandes und Rode würde ich stellen. Rode muss jetzt da durch. Wir müssen Rode jetzt auch durchschleppen, Leute. Ja. Gerade auch so. Gegen Dortmund könnte Rode auch vielleicht. Wir müssen den jetzt durchschleppen. De Guzman hadert auch so ein bisschen mit sich gerade. Aber vielleicht ein bisschen früher wechseln bei Rode. Ich fand die letzten 20 Minuten war er total auf der Felge. Ja. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, genau, der kann auch noch nicht die ganze Fitness haben, dass man sagt, okay, der spielt 60 Minuten, 30 Minuten De Guzman an der Seite von Fernandes, der die Löcher stopft. Ja. Aber wir müssen Rode jetzt durchschleppen, egal, ob das die nächsten 2-3 Spiele noch ein bisschen eng wird, weil dann, ich glaube, das wird sich dann auszahlen, weil er ist prinzipiell ein guter Kicker, aber ich weiß auch gar nicht, was die Leute für Erwartungen an ihn hatten, dass die sagen, oh, der ist voll scheiße gespielt. Ja, klar ist, der hat irgendwie 2 Jahre nicht gespielt, hat es gegen Freiburg gut gemacht. Jetzt ein bisschen ins Schwimmen geraten, mit der ganzen Mannschaft übrigens. Also er war nicht der einzige Unsicherheitsfaktor, sondern er ist halt auch da in seiner Position, in seinem Leistungsstand, auf dem er ist halt darauf angewiesen, dass es bei den anderen auch gut läuft, weil dann kann er mitglänzen. Und wenn wir ihn jetzt so ein bisschen durchschleppen, dann wird er auch jemand sein, der vielleicht das Gesamtgebilde auch an der einen oder anderen Stelle auffangen kann, wenn es nicht funktioniert. Deswegen, Rode ist für mich momentan gesetzt und Fernandes würde ich aufgrund der defensiven Stabilität hineinstellen wollen. Sehr gut. Finde ich gut. Also ich denke, ich stimme dir vollkommen zu bei der Rode-Situation. Da müssen wir einfach noch mehr Vertrauen in ihn haben. Das wird sich auszahlen. Nicht heute zwingend, nicht morgen, aber keine Ahnung, warten wir auch bis zum 25. Spieltag. Wenn er da alles durchgepowert hat, fit geblieben ist, wird er uns noch viel Freude machen. Bin ich jetzt einfach. Ich auch. Finde ich gut. Das finde ich gut. Auf der 10, Rebic oder nicht? Würde eigentlich gerne auch mal wieder den Gasinovic schon Anfang an sehen, aber der bitte ein bisschen früher abspielt und guckt, wer links und rechts von ihm läuft. Das ist wohl wahr, ja. Aber gut, ich kann auch gerne mal. Ich würd die Straßenbahn eine 489 stellen. Da vorne ist jetzt der neue Begriff für die Büffelherde. Das ist übrigens auch der Sendungstitel, lieber René, falls du uns später fragst. Okay. Ich glaube, der Begriff, der soll hier etabliert werden. Muss jetzt mit aller Macht müssen wir das hinkriegen. In den Markt gedrückt, wunderbar. 489, ich hätte jetzt gesagt, kein Freund der Baum, aber. Schön, schön. Nein. Oh Mann, Mann. Ich glaube, beim Heimspiel ertrage ich die Büffelherde leichter als auswärts. Wir wollten doch nicht mehr Büffelherde sagen. Ja, aber ihr wisst schon, wenn ich meine. 489 ist doch geil. Sofort nehmen diesen Begriff. Ja, nee. Ja, ja, ich glaube, Heimspiel Dortmund ist da nochmal der große Faktor und die drei können gegen Dortmund da vorne echt, können da was ausrichten. Ja, und ja, das ist. Kannst du auch noch Ding, ein bisschen Qualität von der Bank bringen, das ist gar nicht schlecht. Gut. Ja, Gacinovic ist auch noch nicht ganz fit. Also ich bin, wie gesagt, grundsätzlich kein Fan von Rebic als Zehner. Ich würde aber die Kröte hier schlucken, weil ich glaube, dass wir da so großartig ein Spiel gar nicht aufziehen werden. Und das wird sich ein bisschen anfühlen, zumindest vom Raum, den man kriegt, wie ein Auswärtsspiel. Weil Dortmund wird sich nicht krass hin reinstellen, glaube ich. Ja, glaube ich, ja. Deswegen, nee. Also Straßenbahn 9 ist eigentlich eher für mein Auswärts meine erste Wahl, weil es da nicht so sehr aufs Spielmachen ankommt, weil du ein bisschen mehr Platz hast. Sehe dieses Heimspiel aber jetzt auch eher als Auswärtsspiel. Deswegen Gacinovic, ähnliches Modell würde ich wählen wie bei Rohde. Sagst du, okay, wer von den dreien da vorne sich irgendwie komplett verausgabt hat oder irgendwie mit seinem Gegenspieler nicht zurechtkommt, kann Gacinovic für den reinkommen. Da kann man ein bisschen durchwirbeln und gucken, dass man Verwirrung stiftet. Ansonsten haben wir noch, Stand heute Dienstag, nicht allzu viele Möglichkeiten. Vielleicht ändert sich das ja noch. Ich hätte trotzdem auch Bock, irgendwie Patenzier irgendwie mal zu sehen, so 70., 80. oder so. Vielleicht ist dann wirklich einer der Stürmer ein bisschen platt. Ich will irgendwie, dass der mal reingewechselt wird. Ich will er war mal, immerhin okay, mal auf der Bank letzte Woche, ne? Genau, ja. Ich will ihn auch vielleicht mal gegen Dortmund sehen. Vielleicht kann das dieser totale Unsicherheitsfaktor, aber nur insofern, dass wir nicht wissen, wie wir ihn einzuschätzen haben. Also vielleicht ist es diese unbekannte Größe. Ich hätte da mal Bock drauf. Wer weiß, vielleicht bringt er neuen Vibe rein, weil ich glaube, da bereiten sich relativ wenige drauf vor. Und wenn ich irgendwie mal so 15 Minuten nochmal vogelwildes rumgehüpft haben will, so hole ich mir nochmal einen Jethro Williams rein, weil der ist auch so ein bisschen auf undankbarer Position, aber ja, die Spiele, die er dann im defensiven Mittelfeld gemacht hat, waren auch ganz gut. Waren okay, ja. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch wirklich, das sind Spieler, die du auch durchaus dann nochmal von der Bank so für die letzten 20, 30 Minuten da bringen kannst. Aber ja, Paciencia würde ich jetzt auch tatsächlich gerne mal für mehr als nur die letzten 2,5 Minuten einfach auch mal sehen, weil ich das Gefühl habe, da steckt noch ganz viel, was wir noch nicht erkannt haben. Erklärt mir mal kurz, wird Hagota jetzt irgendwie nochmal verliehen oder verkauft oder sonst irgendwas? Ist da nochmal was gekommen? Weil was ist denn mit dem eigentlich los? Ich glaube, er geht mit Fabian zu Five Guys in der Rückrunde. also. Freund Ede hatte da ja so einen wunderbaren Tweet, so nach dem Motto, Regota in die Innenverteidigung, der ist doch gut im Tore verhindern. Vielleicht wird er umgeschult. Who knows? Ja, weil der Kader, der ist doch eigentlich immer noch recht voll. Groß und voll und ja. Mit so Quatschspielern teilweise. Also es ist Quatsch, eh nicht mehr berücksichtigt. Ja, sie werden nicht mehr berücksichtigt, dann muss man doch wirklich sagen, dann wäre doch eher die Entscheidung, entweder verleihen. Ich weiß gar nicht, inwieweit jetzt noch Vertrag bei Hagota besteht, damit eine Leihe wäre wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Frage. Ja, aber das kannst du ja auch nicht über den Kopf hinweg entscheiden. Also er wollte doch eigentlich weg, oder? Am Anfang hieß es doch, er wollte weg, dann kam keine gescheiten Angebote. Will, aber genau, es kommt halt darauf an, wohin. Ich wollte sagen, dann hat er die Gehaltsgefüge bei dem einen oder anderen Verein gesehen. Ah, der hat auch nur noch Vertrag sich gedacht, bis 30.06.2019. Okay. Ja, der läuft. Das Ding ist, glaube ich, er war ja ziemlich weit mit Hannover, aber ich glaube, der hat dann auch gemerkt, was in Hannover los ist. Ich wollte gerade sagen, dann hat er viel gesehen, Verständnis dass dafür, dass er nicht der neue Trainer ist, dann wird er sich auch gedacht haben, nö. Lass mal. Selbst vorher, ich würde dann denken, oh nee, komm, lass mal. Ja. Gucken wir, was da noch so kommt. Ja, aber der macht halt kein Spiel mehr, ne? Und das ist halt auch so ein Ding. Also der wird halt bei der Eintracht, wenn alles normal läuft, im Laufe seines Vertrages bei der Eintracht kein Spiel mehr machen. Denke ich auch, ja. Der kriegt noch so im letzten Spiel vielleicht noch irgendwie so nochmal 2 Minuten, dass er nochmal irgendwie kurz klatschen kann und das war's dann. Also. Wenn überhaupt, was wenn so, er überhaupt mal auf der Bank so wieder sitzt. Was so nervig ist. Es geht mir voll auf den Sack. Der Gotha ist ein Spieler, der ist jetzt keiner, der jetzt total ein Flachpfeife ist. Das ist der nicht. Der ist ja noch erst 26 Jahre. Was ist denn da los? Nervt mich. Was, also, keine Ahnung, dann lasse ich mich halt ich kann sich jetzt nicht mehr ausleihen lassen, aber da hätte ich mir nach Braunschweig irgendwie verkaufen lassen für ein halbes Jahr und hätte versucht, dass ich da irgendwie mithelfe oder irgend sowas. Die brauchen auch Spieler, gute Spieler, und der ist ja nicht schlecht. Der braucht einfach mal, oder ein Jahr Zweitliga, der braucht mal wieder so einen Push, wo er sagt, geil, ich habe jetzt mal wieder Tor geschossen, und dann läuft das. Der ist erst so 26. Ist und so ist der Marktwert komplett verbrannt. Also der war ja wirklich mal auch ein bisschen was wert. Das ist heute, kriegst du für den gar nichts mehr. Ja. Schau dir doch mal an, wie es mit dem Sonny Kittel ist. Das war jetzt auch kein Spieler, den Gott in die Welt haben wollte. Der hat sich aber zu einem ordentlichen Zweitligaspieler immerhin entwickelt. Ja. Und es ist doch aller Ehren wert. Und keine Ahnung, er wird jetzt irgendwann mal, wenn er eine ordentliche Rückrunde spielt, vielleicht auch mal wieder in Liga 1 anklopfen. Da gibt es dann bestimmt so Duddelvereine wie, was weiß ich, Augsburg oder so, die sagen, oh, ja, könnte ich doch mal verpflichten. Und dann tauschen wir ja Ragota gegen Hinteregger. Ja, das ist auch eine Idee. 1:1. Ein paar Euro hätten wir schon gerne noch für Agurta. Wir nehmen Hinteregger plus 3 Millionen Euro. Vielen Dank. Ja. Grüße Jens Lehmann, vielen Dank für das Video. Ja, genau. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wenn das jetzt mein Trainer wird, auch wenn es nur Torwarttrainer ist, der hat bestimmt viel Expertise, ne? Aber nachdem ich dem mal irgendwie bei Interviews zugeguckt habe, kann ich dem doch auch nichts mehr glauben. Was ist denn los mit ihm? Also das finde ich auch, das ist mit das strangeste Move der letzten Jahre. Gerade als Co-Trainer, das ist ja auch jetzt sagen, nicht ist ja einer, nicht mal, den du ist denkst. Ist ja nicht Torwarttrainer, sondern ist auch Co-Trainer. Nein, du denkst ja nicht, dass, okay, das ist ein schöner Teamplayer. So, wo du denkst, geil, ein Co-Trainer, der irgendwie die Arbeit macht, aber still ist, der polarisiert ja alleine durch seinen Blick. Wenn ich ihn schon sehe, werde ich aggressiv. Ja. Der ist halt auch doppelt so groß wie Baum, ne? Das sieht aus. Hier, stell die Hütchen da hinten auf, alles klar. Also, das wirkt sehr, sehr merkwürdig. Das wirkt fast so, als hätten die einfach wirklich, die wollen den zum neuen Trainer machen und arbeiten den einfach, das ist so wie wenn du deinen Job wechselst und sagst, du musst deinen Nachfolger eigentlich schon mal einarbeiten, so wirkt das ein bisschen. Aber ganz ehrlich, ich brauche definitiv mal einen Film über Jens Lehmann. Irgendwie ist es so ein ganz, ganz großes Mysterium des Fußballs, weil irgendjemand, der so unglaublich smart wirkt und es gar nicht ist, wenn du ihn dann reden hörst, ja, jemand, der so wirkt, als hätte er eine große Karriere und hat er ja eigentlich auch gehabt und dann aber auch, dann hast du eigentlich auch nur Positives, was dann so bei London passiert ist, bei Arsenal, da war er ja zwischenzeitlich ja auch irgendwie einer der Handlanger, klingt jetzt zu negativ, aber irgendwie einer der Gefolgsleute von Arsène Wenger und war ja da ganz nah dran und war mit irgendwie gefühlten 100 Jahren immer noch im erweiterten Torwart-Team und so weiter und so fort. Da hast du echt viel Positives gehört, aber wenn du den dann mal anguckst und siehst dann so Statements von ihm und denkst, also keine Ahnung, das eine passt überhaupt nicht zum anderen. Schwierige Personalie. Finde ich auch, das ist ein Typ, du hast das Gefühl, der hat irgendwelche unverarbeiteten Dinge. Also der ruht nicht in sich selber. So ein ganz nerviger Typ. So. Der ist in so einer Gruppe, wo alles in Ordnung ist, aber der weist dich dann auf Sachen, die vielleicht stimmen, aber die muss man auch jetzt nicht unbedingt erwähnen. So. Keine Ahnung, wir treffen uns alle. Dennis erzählt, dass er ein Kind gekriegt hat und der sagt, hier Marvin, dein Schuh ist auf. So ein S. Du denkst, kann ja sein, aber lass uns erst mal freuen, dass das Kind da ist. Nee, Marvin, dein Schuh ist auf. Ohne Scheiß. Was laberst du? Ohne Scheiß, auf einer einsamen Insel ist er derjenige, der Parkausweise austeilt. Ne? Ohne genau so. Ja, genau so. Also so, ja, ich stelle mir, der könnte in der Folge Lost mitspielen und dann der nervige Typ sein. Der sagt, wir müssen jetzt hier alles organisieren. Ich lass mich erstmal verarbeiten, dass hier ein Flugzeug abgestürzt ist. Oh. Merkwürdiger Typ. Ach, schön, ja, tatsächlich. Schön. Aber gut, wir sind vom Thema abgekommen. Gleich, ist total unüblich bei uns. Ich habe den Marvin mit reingezogen. Seit er bei 93 jetzt ein Segment mit uns hat, ist der Marvin angefixt. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt noch einen Ergebnistipp für das Dortmund-Spiel abliefern, nachdem wir ja schon über die Aufstellung gegrübelt haben. Herr Basti, fangen Sie doch mal an. Ich sage, die Eintracht verliert nach großem Kampf 2:1. Nach großem Kampf 2:1. Ich schreibe extra auf nach großem Kampf. Bitte, das zählt dann auch ein extra Punkt, wenn es wirklich so war. Vielleicht, das entscheiden wir demokratisch in der nächsten Woche. Nee, verlieren finde ich doof. Ich sag unentschieden, ich fand Marvins 3:3 gerade eben einen schönen Tipp. Marvin. Ja, eigentlich habe ich ja schon mal 2:2 gesagt, also muss ich auch dabei bleiben, wobei ich natürlich auch nichts gegen eine 3:3 hätte. Aber lass mal 2:2. Okay, dann sagst du 2:2. Dance. Und ich sage, wir gewinnen 3-2. Auch schön. Auch schön. Dieses Ergebnis beinhaltet den Kater am Sonntag schon. Ja, ohne genau. Eintracht gewinnt 3-2 gegen Dortmund, weißt du, okay, Sonntag geht's mir nicht gut. Ja. wer sich erinnert, war nicht dabei. Genau so. Ja. Das könnte natürlich auch passieren. Darf mal passieren. Ja, da ist alles erlaubt. Gut, dann haben wir da auch Tipps und dann werden wir in der nächsten Woche nochmal gucken. Wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber sagen, dass das Ergebnis gegen Bremen, das 2-2 letzte Woche von Basti korrekt getippt wurde an dieser Stelle. Sehr gut. Ja, Grüße. Vollständigkeit halber. Gut, dann machen wir weiter im Sendeprogramm und zwar mit eben jenem hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und dann müssen wir, bevor wir zu neuen Nominierten kommen, noch auflösen. Und zwar nicht von der letzten, sondern sogar schon von der vorletzten Woche, wer da gewonnen hat. Ich sage euch nochmal, wer da alles nominiert war. Wir hatten den Herrn Kramer, der diesen wunderbaren Vergleich zwischen der Atmosphäre in Deutschland und nicht, also deutschen Fußballstadien und ausnahmsweise nicht Handball wie in der Zwischenzeit, sondern der Stimmung in den englischen Stadien angestellt hatte. Dann hatten wir den Herrn Richter, der für das Kneipensterben war. Dann hatten wir unseren Freund Franck Ribéry für seine Insta-Reaction. Da sieht man mal wieder, wie lange der ganze Kram schon wieder her ist. Dann hatten wir den Capo von Raba Leipzig, der eigentlich Fußball gar nicht wirklich mag. Dann hatten wir Fortuna Düsseldorf für dieses Funkel-Ding. Und dann hatten wir noch Sammy Deluxe für seine Fußball-Interview-Geschichte. Und gewonnen hat mit 25,6% der Capo von Leipzig, der eigentlich gar kein Interesse an Fußball hat, aber trotzdem da jede Woche auf dem Zaun steht. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sehr gut, sehr gut. Überraschend fast. Hart gefolgt auf Platz 2, jeweils mit 20,9% sogar zwei nominiert, nämlich einmal Düsseldorf und einmal Franck Ribéry. Okay, gut. Wen haben wir dieses Jahr? Genau, wir haben diese Woche wieder ein paar Nominierte. Bevor ich die jetzt aber hier alle vorstelle, wollte ich noch einen aus persönlichen Gründen zwei Sätze loswerden. Und zwar in den Nominierungen waren wieder so zweifelhafte Menschen unterwegs auf Twitter, die irgendwie, wo man eigentlich ganz offensichtlich merkt, die wollen eine Menge Aufmerksamkeit oder die sind der Meinung, sie kriegen zu wenig Aufmerksamkeit. Und die kommen damit so, ja, komischen Aussagen, die so leicht provokativ sind. Und ich sehe das jetzt so von Woche zu Woche, dass der eine oder andere da irgendwie drauf einsteigt und versucht vernünftig mit denen zu argumentieren und die lesen dann immer nur so ein Stück davon oder reagieren irgendwie auf Dinge, die niemals da gestanden haben und irgendwann endet es dann immer dadurch, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch teilweise da dann so ein bisschen davon leiten lasst und dann mit Dingen da um die Ecke kommt. Ignoriert diese Menschen doch einfach. Wenn die der Meinung sind, sie kriegen zu wenig Aufmerksamkeit, dann ist es wahrscheinlich auch so, dann ist es aber auch gut so. Lasst euch doch nicht immer von denen triggern. So. Das wollte ich an dieser Stelle mal gesagt haben, weil es mir irgendwie auffällt. Ich habe keine Ahnung, wen du meinst, aber ich stimme dir zu. Ich weiß genau, wen du meinst. Ja. Das ist auch. Die Leute brauchen es auch. Der hat auch einen sehr, sehr skurrilen Bart. Ja, jetzt fang du jetzt nicht auch noch an. Die Leute, die gemeint sind, du merkst es, die wissen, dass sie gemeint sind und die reagieren auch drauf. Ignoriert diese Menschen einfach. Ja, jede Minute, die ihr denen mehr Aufmerksamkeit schenkt als notwendig, bereitet euch Frust und denen viel Freude. Das ist es unterm Strich nicht wert. Jetzt kommen wir zu den Menschen, die es wirklich verdient haben, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie so dermaßen komisch sind. Wir haben eine etwas ältere Nominierung von der Zambrine. Und zwar ein gewisser Guido. Keine Ahnung, ob das sein tatsächlicher Name ist oder nicht. Es gibt keine Links auf irgendwelche Profile, von daher kann das natürlich auch Pseudonym, was auch immer sein. der bei 90min.de einen Kommentar zu diesem BVB-Tweet zu Kommerz und so weiter einen Kommentar verfasst hat, der dann unter dem Strich sagt, ich verkürze es jetzt extra und absichtlich und auch so ein bisschen überspitzt, dass der BVB mit diesem Tweet quasi genau die Zielgruppe anspricht und unterm Strich zu Gewalt aufruft. Das war so das, was so zwischen den Zeilen da irgendwie rauskam. Ich hab nicht verstanden jetzt. Es gab doch diesen BVB-Tweet zu dieser 10-Jahre-Challenge, so nach dem Motto, heute so. Und vor 10 Jahren zu Leipzig. Ach Gott. Und da hat er quasi reingedingst, so nach dem Motto, ja, und damit triggert ihr genau diese Leute. Ah, halt's Maul. Genau. Den musst du auch ignorieren, René. Du kannst dich so ein Plädoyer halten und dann so eine Nominierung zulassen. Ja, da hast du wahrscheinlich unterm Strich auch recht. So, Ido, ciao, Alter. Geblockt. Ist nicht Twitter, kannst du nicht blocken. Ja, da hast du natürlich recht, da habe ich nicht. Geh ins Wolfsforum, reg dich da auf, Alter. Nee, Wölfe haben wir diese Woche in der Tat nicht. Schön. Haben wir diese Woche nicht. Mhm. Dann haben wir eine allgemeine Nominierung von Mr. Joe Fixit, und zwar nominiert er alle Reporter, die krampfhaft uns immer wieder erzählen wollen, dass diese Ballermann-Klatschpappen-Stimmung beim Handball um Längen besser ist als beim Fußball. Und immer versuchen, das zu vergleichen. Gute Nominierung. Unterstütze ich sehr. Was kann der Handball vom Handball und vom Handball lernen, die Welt und alle? Genau, das denkt sich auch der nächste Nominierte, der kommt von unserem allseits bekannten Joe2Go, und zwar nominiert er Cem Özdemir, der natürlich auch beim Handball sagt, super Stimmung, keine Pyro, volle Action, keine Sekunde Zeit gehabt, aufs Handy zu gucken. Das ist ätzend. Dann lass das Handy doch ganz weg, twitter das nicht oder schreib das nicht oder sag das nicht. Ja. Sonst in Ruhe. Ich verstehe nicht, also diesen Reflex verstehe ich nicht. Also diesen Reflex zu sagen, okay, ich war jetzt beim Handball, es hat mir gut gefallen. Das ist ja schön. Das ist ja nicht schlimm. Also wenn man, ja, wenn man dann rausgeht und dann irgendwie dann das vergleicht. Ich gehe doch auch nicht zu Burger King rein und schrei, bei McDonald's hat so geil geschmeckt, ha ha ha. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das... Geh doch dahin, ist doch in Ordnung. Der eine oder andere doch zu Penny. Wo ich hier denke, ist doch in Ordnung. Also ja. Diesen Reflex verstehe ich tatsächlich nicht. Dieses, war jetzt klar. Du kannst auch gar nicht relaxen, wenn du immer eine Gegenposition irgendwie aufdrücken musst. Relax doch einfach mal und sag, mir gefällt es auf der Couch. Dann sag ich, ja, aber auf einem Pony ist es auch gut. Ah! Ja, genau. Setz dich doch auf die Couch. Verstehe nicht. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Eben, so von wegen, ach geil, ich war den ganzen Sonntag auf der Couch. Ich bin den ganzen Sonntag rumgerannt. Ah! Jeder wie aus. Oh. Ja, total penetrant in allen Netze teilen, dass die jetzt 20 Kilometer mit Runteste gelaufen sind. Das will doch keiner wissen. Lauf doch einfach, aber lauf doch einfach mit eurer Statistik. Meine Güte, Alter. Ich merke, wir kommen mit dem ab. Geringfügig ist bei uns ja glücklicherweise noch nie zuvor vorgekommen. Ja, nee, also es ist schwierig. Ich weiß nicht so genau. Ja. Grüße, ist ja jetzt vorbei. Jetzt kommt das Nächste. Ja. Aber auf jeden Fall das Nächste, was uns beschäftigen wird, ist das Tempolimit. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwann in Zusammenhang mit dem Fußball gebracht. Ja, hast du schon mal Pyro dabei gesehen? Kommt bestimmt noch. Sehr gut. Ja. Gibt bestimmt bald Mahnwachen für die Freiheit auf Autobahnen. Ja, ist von auszugehen. Und dann haben wir noch eine Nominierung von auf Twitter bekommen von Cockroach1978. Und zwar nominiert der Ralf Rangnick, der zitiert wird hier in dem Foto, was dem Tweet angefügt ist, den er uns geschickt hat, wo Rangnick sagt, dass nur Dortmund und Schalke mehr Auswärtsfans haben als RB Leipzig. Ich habe jetzt mal versucht, da zu recherchieren. Ich habe diesen Satz nur in einem 3 Jahre alten Interview gefunden. Ich weiß nicht, ob er das jetzt irgendwo nochmal rausgezogen hat. Nee, oder das ist es. vor 3 Jahren war es eher dem. Ja, aber haben wir, glaube ich, da bestimmt auch schon behandelt damals. Ja. Man muss nicht alle alten Sachen immer hervorholen. Liebe Grüße, bitte. Hot Take, würde ich sagen. Ja. Habt ihr noch weitere Nominierte? Ich muss echt sagen, ansonsten versuche ich mich wirklich nicht mit Dummschwätzern zu beschäftigen, ja, aktuell. Das ist meine neue Taktik. Bei mir ist die Zambrine ein bisschen schuld. Ich habe ja extra schon mal gesagt, die hat mir ein Buch geschenkt, wo drin steht, dass man sich nicht mit jedem Kram auseinandersetzen muss, gerade bei sozialen Medien. Das beherzige ich momentan so ein bisschen. Hilft mir sehr und sorgt natürlich dafür, dass ich hier nicht voll beladen mit Material in diese Kategorie reinstürme. Sehr gut. Ja, Fluch und Segen zugleich, aber... Die Hörer erledigen das ja. Also ich muss mich ja trotzdem dann mit irgendeinem Guido auseinandersetzen, der den Schuss nicht gehört hat. Von daher alles beim Alten. Ja, also ich könnte jetzt höchstens das große Ganze irgendwie so ein bisschen kritisieren. Ich muss echt sagen, manchmal wundere ich mich wirklich, und zwar google ich das jetzt, damit ich genau richtig sage, ich will ja hier keine Fehler einbauen. Und zwar habe ich mich sehr darüber gewundert, zum einen, kann man ja auch gar nicht mehr ernst nehmen, ne, dass die Bild-Zeitung, ich muss die Bild-Zeitung wieder ansprechen, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, und zwar, dass sind unsere intelligenten, die klügsten Köpfe Deutschlands. Gut, dann hast du Sloterdijk, darüber kann man diskutieren. Ja, gut, aber dann hast du halt ohne Flachs diesen unfassbar unsäglichen, jetzt habe ich den Namen vergessen, jetzt aber absichtlich habe ich den Namen vergessen, Thilo Sarrazin. Ja. Oh. Also ganz ehrlich, wenn der zu den intelligentesten Köpfen Deutschlands zählt, dann ist halt auch echt, dann ist einiges im Argen, ja. Aber kommen wir doch mal zu der wichtigen Frage. Du sagst, das sind die klügsten Köpfe Deutschlands. Ist da Dieter Bohlen dabei? Das weiß ich nicht. Also ich habe. Wo denn? Wer hat das denn bestimmt, Alter? Der Tipp. Wahrscheinlich ist es eine repräsentative Leserumfrage oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist absolut befremdlich, will ich meinen, ja. Also ich meine nicht, dass man auf Bild-Rankings irgendwas geben kann. Vielleicht haben sie jetzt Listicles auch gecheckt, nachdem sie irgendwie mal gehört haben, ja, das könnte ganz gut funktionieren. Ist merkwürdig, ein bisschen befremdlich. Was auch befremdlich ist, und da muss ich sagen, vielleicht ist das doch ein Dummschwätzer der Woche. Es gibt jetzt der Medienpreis des Bundestages gehört ja zu einer sehr renommierten Auszeichnung für den Journalisten, ne? Muss man schon sagen. Aber weißt du, wer jetzt als Jurymitglied da drin ist? Und muss man schon ein bisschen ein Auge drauf haben. Don Alfonso, der ein oder andere mag ihn kennen. Also das heißt, so ein ziemlicher Rechtsaußen-Blogger, der früher auch mal hier, glaube ich, irgendwann mal in Frankfurt gewohnt hat, irgendwann mal für die FAZ geschrieben hat, aber dann selbst zu der FAZ zu peinlich wurde. Vollkommen zu Recht, finde ich auch super so. Und mittlerweile ist er dann, ja, ist er jetzt bei der Welt und ist eigentlich ein ziemlicher Dummschwätzer, auch ein bisschen denunziant, aber naja. Für die Berufung, da reicht es. Also fand ich ein bisschen abstrus, wollte ich nur mal kundtun, kann nicht vorstellen oder kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie sowas stattfindet. Aber gut. Kann man sich wirklich nicht erklären. Aber Marvin, kurze Ergänzung zu dem Bildquatsch. Ein Magazin namens Cicero wählt die Top 500 aller Intellektuellen deutscher Sprache. Na, daher weht der Wind. Gut, dass du mich aufgeklärt hast. Das ist sehr gut. Siehst du mal, ich bin sehr dankbar, dass du das jetzt hier so übernommen hast. Gerne, weil gerne, das erklärt gerne. Einiges. Mhm, okay. Cicero, übrigens, Dennis, für uns Lokalkolorit, einer der ehemaligen Chefredakteure vom Cicero, kommt aus Gelnhausen und war an unserer Schule. Echt? Okay, ja. Sehr gut. Ja, weiß nicht, ob es gut ist, aber. Das muss der jetzt unter euch ausmachen, da halte ich mich raus. Ja. Aber da ist doch Sarrazin damals zum allerersten Mal aufgetaucht, oder? Ich meine. Da hat er, glaube ich, dieses Interview gegeben damals, wo er dann wirklich so ein bisschen auf die Landkarte gekommen ist. Ja, und dann ist Buch geschrieben, ne? Nun ja. Das erste von zweien. Gut, ja. Damit, wir wollen jetzt nicht so traurigen Themen wie Sarrazin beschäftigen. Der Mann, der kann seit Jahren nicht mehr gerade ausgucken. Also insofern, und ist trotzdem noch SPD-Mitglied. Aber gut, also das gleich hat ja nicht alles richtig gemacht in seinem Leben. Oder die SPD, je nachdem. So, Damit haben wir eine Liste an Nominierten für diese Woche. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Geht auf eintracht-podcast.de, aktuelle Folge, stimmt ab und dann gucken wir nächste Woche mal, wer das Rennen gemacht hat. Und dann kommen wir von dummem Zeug zu positivem Zeug. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, diese Woche haben wir etwas geschickt bekommen von gleich mehreren Hörer und Hörerinnen, und zwar von Joe, von Chris und von Felix. Und zwar geht es um eine Aktion der Fans von Holstein Kiel. Situation ist, dass ein Fan schwer erkrankt ist an Krebs und jetzt wohl die Diagnose bekommen hat, dass das letzte Weihnachtsfest wahrscheinlich das letzte war, was er mit seiner Familie zusammen erleben durfte. Und er hat dann auf den sozialen Medien gepostet, noch einmal Mustang fahren, das wär's. Und diesen Wunsch hat man ihm tatsächlich erfüllt und ihn quasi zu einer Mustangfahrt eingeladen. Allerdings nicht ohne noch irgendwie ein kleines Schmankerl hinten drauf zu setzen. Und zwar sind die dann durch eine Straße gefahren, wo über 200 Fans mit Bengalos Spalier standen. Ich habe mir dieses Video, was es dazu gab, bei Faszination Fankurve angesehen und ich hatte echt Tränen in den Augen. Also es ist eine grandiose Aktion, finde ich. Zu Recht uns vorgeschlagen worden als gute Tat der Woche. Schön, ja. Wunderbar. Schön, dass du es mal reingebracht hast. Finde ich eine super Sache. Ja, ich verlinke euch den Beitrag und dann könnt ihr dann auch mal reinklicken. Schaut es euch mal an. Cool. Ja. Ich glaube, da kann man auch nicht mehr zu sagen. Nee, super, auf jeden Fall, schöne Sache, gucke ich mir nochmal an. Was ich auch schön finde, auch gute Tat der Woche, leider läuft es gerade, sonst wäre ich auch ganz gerne mal hingegangen. Und zwar ist das Eintracht Frankfurt Museum wieder umtriebig und die haben jetzt gerade eine Auftaktveranstaltung, Frankfurt Theresienstadt, eine Spurensuche. Finde eine ganz nette Sache, dass die Eintracht auch jetzt sogar durch ein unabhängiges Konsortium ihre NS-Vergangenheit auch überprüfen lässt. Also die machen da viel, sowohl in Vergangenheit als auch in Gegenwart. Also ist eine feine Angelegenheit, wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Sehr gut. Mhm. Finde ich sehr gut. Gucke ich mal, ob ich noch einen Link dazu finde, dann hänge ich den auch noch mit in die Shownotes. Mhm. Vielleicht gibt es ja weitere Veranstaltungen dann. Ja. Genau, gucken wir mal ansonsten die Webseite und der Veranstaltungskalender des Eintracht-Museum immer einen Blick wert. Und damit kommen wir ja dann quasi auch zu den Empfehlungen. Wenn wir hier schon den Veranstaltungskalender des Eintracht-Museums empfehlen, dann können wir da auch direkt weitermachen. Ich empfehle euch jetzt mal ungehört die 100. Folge von 93. Ich habe es noch nicht geschafft. Wie viele Stunden habt ihr geschafft? 9 oder über 9 Stunden, Basti? 9 Stunden, 11 Minuten. Ach, großartig. Ja, ist das also Absicht mit 9-11? Ja, habe ich auch gerade überlegt. Nein, aber ich fand es auch geil, als ich es gelesen habe, habe ich auch gesagt, das ist 9-11 der Podcast-Szene wahrscheinlich. Der nächste Shitstorm ist vorprogrammiert. Um Gottes Willen. Und wir reden über entgleiste Züge. Ach, lieber nicht einschalten, liebe Hörer. Die spannende Frage ist ja, kommen Wölfe vor? Klar, sogar mit Marvin und wir haben uns sogar einen Experten für Tiere eingeladen. Marvin kommt, ist auch zu Gast in dieser Familiensendung, kommt uns kurz besuchen und erklärt uns, dass Wölfe eigentlich schon wieder out sind. Wer der neue Wolf ist, könnt ihr in der Sendung hören. Wir haben uns, er ist im Segment mit mir und Axel, wir haben uns ungefähr eine halbe Stunde sehr, sehr amüsiert auf jeden Fall. Das ist heftiger Cliffhanger jetzt hier, muss ich sagen. Tatsächlich. Also, wenn ihr wissen wollt, wer der neue Wolf ist, dann müsst ihr die 93-Folge hören. Was habt ihr denn noch so an Empfehlungen? Ich habe gesehen, Dennis hat hier noch was in unser Sendungsdokument geschrieben. Ja, auf jeden Fall. Gerade die Tage gesehen, dass das gute alte Resident Evil 2, ein neues Remake davon erschienen ist. Jetzt gerade vor 2-3 Tagen. Ich habe ein bisschen Gameplay-Content schon gucken können. Selbst spielen konnte ich es noch nicht, aber sah sehr, sehr geil aus. Und wer... meines war in den 90er Jahren auf der PlayStation 1 damals noch, Resident Evil 2 schon gezockt hat. Richtig geil und auf jeden Fall empfehlenswert. Auch kein normales Remastered, sondern wirklich ein Remake, heißt nicht nur ein bisschen die Grafik verschönert, sondern wirklich komplett überarbeitet. Also unbedingt spielen, kaufen. Okay. Cool. Ich erinnere mich, habe ich meinen ersten Controller kaputt gemacht mit dem Spiel. Weil ich so sauer war, weil ich an einer Stelle nicht weiterkam. Und da war ich irgendwann so weit, dass es fast geschafft hat und dann hat es wieder nicht geklappt. Ja, ich kann mich bei dem... Der Controller gegen die Heizung geflogen. Ich kann mich da noch dran erinnern, wir wollten damals unbedingt bei einem Kumpel, da hatte sich der Vater so eine neue 5.1 Dolby Surround Anlage gekauft, die wollten wir unbedingt testen mit dem Spiel. Abends alle Lichter ausgemacht, nachts, und dann hörst du in der Tat, wie hinter dir aus dem Subwoofer dann diese blöden Zombies da ankommen. Geil. Wir haben das Licht ziemlich schnell wieder angemacht. Das war schon sehr creepy. Wow. Aber gut, du weißt, die Person, die dich dann angetouched hat, das hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass du eine Surround-Anlage hattest. Ja. Hallo. Das mag. Vielleicht war ein Clown auch dabei. Oh. Oh je. Nun ja, trauriges Thema. Aber lustiger wird es auf jeden Fall. Und zwar machen wir das jetzt ganz oldschool hier, ja, wie so Twitter empfehlen. Und zwar Follower-Empfehlung. Und zwar Uwanga Mabubu ist einer der geilsten Accounts, die ich in der letzten Zeit kennengelernt habe. Was für ein Ding? Der heißt Uwanga Mabubu. Supergeiler Typ, ja. Also so lustige Tweets, ja. Also gehört so ein bisschen aus dieser, ja, so ein bisschen loseres Titanic-Umfeld, würde ich mal meinen. Oder dass ich das wüsste. Aber allein von diesem Humor sehr, sehr lustig. Und während der ein oder andere Twitterer mir die Schamesröte in das Gesicht zaubert, ist er derjenige, der mir das Lächeln ins Gesicht zaubert. Kann man auf jeden Fall mal folgen. Total verquerer Typ. Und gerade in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es ja so mitbekommen habt, da gab es so eine ja, fast feuilletonistische Debatte, Nazis rein oder raus. Ne? Ja, die Geschichte. Erinnert euch? Ja, genau. Und dann hat er so irgendwie zwei Tage später geschrieben, ja, bin so nach langem Hin und Her überlegen zu dem Gedanken gekommen, dass unter Hitler doch nicht alles gut war. So weißt du, so total einfach so, weißt du, hat so gedacht, sehr ja, gut. Weißt du, so einfach das Ganze persifliert und das fand ich so, so gut. Und sowas haut er ständig raus. Okay. Also, und er hat mir übrigens einen ganz guten Tipp gegeben, also nicht er direkt, also er hat mir jetzt nicht mit mir geschrieben, aber ich habe es gelesen. Und zwar, dass Basti sich in Zukunft vielleicht doch mal, wenn er nach neuen Kuriositäten umsuchen will, mal bei change.org umschaut. Da gibt es eine Reihe sehr verwegener Petitionen. Ach, ich wollte gerade sagen, das ist auch hier ist dieses super. Petitionsding da, ja. Ja, genau. Das ist da werde ich richtig, auf jeden Fall mal reinlesen. Ja. Da gibt es aber bestimmt auch was zu den Wölfen, oder? Ja. Guck hier, zum Beispiel fordern einige Leute Revival der Pizza, der Bistro-Pizza Crosser. Ja? Oh, Hilfe! Oder hier, Hass stoppen, löscht den YouTube-Kanal. Was gibt's noch? Ja, stoppt den Erhalt des Piraten. Abenteuerspielplatz in Hemsbach, ja. Standort Kieferweg. Naja gut, ist ja vielleicht noch ganz sinnvoll. Also keine Ahnung. Also ich kann ja nicht zu jedem was sagen. Oder hier, Brief an die Bundeskanzlerin persönlich. Sehr gut. Ach, da gibt's so viele Wutbürger. Super, super. Also ich denke, da ist auf jeden Fall... Oh ja, geil. Wir wünschen uns eine vegane Kochsendung bei ARD/ZDF. Super. Petition. Also ja, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich finde 7 Seiten mit Petitionen zu dem Stichwort Wolf. Basti. Siehst du mal. Was wird da so gefordert? Kannst du mal ein Beispiel nennen? Der Wolf Pumpack muss leben. Der Wolf gehört zu Deutschland. Mit dem Menschen für den Wolf. So, was gegen den Wolf noch? Der Wolf gehört zu Österreich. Okay, die sind raus. Der Wolf muss nach Österreich raus hier. Wir verlangen eine lückenlose Aufklärung über die Erschießung des Wolfs Zottel. So, also jetzt ach, kommst du, ja? Du ahnst das nicht. Hier, Frau Verteidigungsministerin, bewässern Sie deutsche Kartoffeln, ehe es zu spät ist. Oder, da habe ich noch eine Empfehlung. Ich liebe die Seite. Wunderbar. Ja, großartig. Danke dafür. Verbessern Sie, bevor es zu spät ist. Also Marvin empfiehlt change.org. Wenn wir schon bei wirklich absurden Dingen sind, dann empfehle ich auch noch einen Twitter-Account. Und zwar heißt er @mascotsilence, also zusammengeschrieben Mascot und Silence. Da gibt es Bilder, wo Maskottchen diverser Vereine tatsächlich an Schweigeminuten teilnehmen. Und geht mal bitte gerade drauf. Ja, Moment. Die Sonne. Aber guck mal. Silence. Diese Wut erfüllt. Aber guck mal, also mein Lieblingsbild, geht mal runter. Vor 5 Tagen wurde es gepostet, wo der Fisch da steht. als wäre das an sich nicht schon lustig genug, wie der Fisch schaut. Überlegt euch, das ist eine Schweigeminute. Der Rudi ist gestorben, wir erinnern uns an den Rudi, dann steht ein grinsendes Maskottchen daneben. Wer da sein Go gegeben hat, frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Ja, aber allein schon das Erste hier, was ist denn das irgendwie hier? Superheld mit Bommelmütze oder was ist das da? Keine Ahnung, auch dieser dubiose Typ mit dem Hut. Geht mal auf das Bild, das ist so ein menschenähnliches Ding mit dem Hut. Und ja, da, ja. Geh mal auf das Gesamtbild und dann schau dir den blonden Spieler an, der dritte Spieler, der neben ihm steht. Der ist, glaube ich, auch nicht so einverstanden damit, dass er das Maskottchen mit auf dieser Schweigeminute ist. Ja, stimmt. Zumal das Maskottchen ja auch tatsächlich, die grinsen ja. Also ich weiß nicht, ob das dem Anlass entsprechend ist. Das ist so gut. Ist auf jeden Fall, es gibt noch nicht so viele Bilder. Was ist das andere denn da? Der Wombles auf Wimbledon. Was ist denn das? Eine Maus oder was, die Wombat, da so abseits steht? Ach, du ahnst es nicht. Hilfe noch eins. Großartiger Twitter-Account. Sofort folgen. Also das Geile ist, diesen Wombat, der da abseits steht, der hat auch eine super Körperhaltung, muss man sagen. Ja. Der guckt auch total begeistert. Kommt jetzt sofort auf meine Favoritenliste, ey, mega. Ja, der sofort folgen. Absoluter. Aber die Sonne ist, also die Sonne ist wirklich super, ja. Ja, vor allen Dingen. So eine wütende Sonne. Irgendjemand ist gestorben. Okay, jetzt haben wir eh schon über alle gesprochen. Also was ich auch. Aber es hat doch irgendjemand aus dem Kindergarten genäht, das Ding. Der allererste Tweet, guckt euch mal bitte den allerersten Tweet von ihm an. Da ist doch dieses grüne Ding da mit dem Hut. Ja. Seht ihr das? Das grüne Ding mit dem Hut. Der allererste Tweet. Ganz unten. Der guckt ja auch auf den Boden. So. Also ja. Der will ja zumindest zeigen, dass er auch traurig ist. Das Gesicht sagt allerdings was anderes aus. Das Gesicht, wenn man das Gesicht sich genau anschaut, würde ich nicht ausschließen, dass er was mit dem Ableben der Person zu tun hat. Der guckt sehr schuldbewusst nach unten so. Ups. Naja, also hervorragender Account. Hervorragend. Liebe Grüße. Hervorragend. Ah, sehr gut. Und jetzt haben wir auch noch ein paar Sachen, ein paar User-Infos reinbekommen. Die Pia hat uns dazu geschrieben, Spuren, Terezin, da finden wir was dazu, das können wir auf unserer Seite verlinken. Genauso auch, wie die Taunusabbel geschrieben hat, finde ich auch eine ganz sinnvolle Sache, eine stabile Angelegenheit auf jeden Fall. Vielen Dank für die Leckerlis. Vielen Dank für die Leckerlis. Grüße. Nummern des Kältebusses. Ja, wichtiger Punkt, ja. Ist scheiße kalt draußen, gibt Leute, die haben es nicht so gut und können wieder Dennis in seiner Badewanne die ganze Zeit liegen, ja, also insofern finde ich eine stabile Angelegenheit. Ja, ansonsten empfehle ich natürlich noch den neuesten Ringfuchs-Podcast, denn wir haben eine Euro-Wrestling-Sektion. Ich wollte gerade sagen, ihr bekommt Zuwachs, habe ich geiles Logo. Ja, auf jeden, ne? Hat sie selber gemacht, hat die Luisa gemacht und die ist sehr eloquent, die weiß Bescheid, kennt sich im europäischen Wrestling wunderbar aus, da legen wir ein bisschen mehr einen Fokus drauf, alle 2 Wochen. Der Euro-Catch-Vision, ein extra Trashy-Titel genommen, damit es im Gedächtnis bleibt. Genau. Das ist das, was ich noch sagen kann. Ansonsten bin ich von meiner Seite aus erstmal wunschlos glücklich. Leider hat der Fußballgott gespielt, aber nicht gewonnen, sehe ich übrigens gerade. Zu spät eingewechselt worden. Ja. Ja gut, er ist eingewechselt worden, danach ist Gegentor gefallen. Ne? Ja. Yeah. Schwierig. Ja, aber gut. Kann man machen. Ja. Naja, was soll man machen? Aber das wird noch gut. Glaubt ihr eigentlich wirklich, dass an der Sache Real und Jovic was dran ist? Fällt mir gerade noch ein. Ich glaube noch nicht. Ich glaube, der wechselt in anderthalb Jahren nach Barcelona. Das ist auch ja. Okay. Ich habe halt jetzt echt so ein bisschen Angst, weil selbst die AS das jetzt auch aufgegriffen hat. Das ist ja doch eine einigermaßen seriöse Zeitung. Also ist jetzt so im Winter jetzt mit Jovic Abgang. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Es gab ja auch Gerüchte, dass Rebic jetzt noch schnell nach England soll. Aber das glaube ich nicht. Das wäre wirklich Selbstmord jetzt so kurzfristig, weil man auch keinen Ersatz findet. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die drei das wäre auch fahrlässig, glaube ich. Wenn die drei nicht in jedem Scouting-Buch stehen würden, beziehungsweise mittlerweile Laptops wahrscheinlich, die haben sich mittlerweile in den letzten anderthalb Jahren in jeden Laptop geschossen, glaube ich. Also das ist auch ganz normal. Wir sind uns auch, geben uns, glaube ich, auch alle nicht der Illusion, dass sie hier ewig bleiben. Ich hoffe aber sehr, sehr, sehr, dass irgendwann die 30 Millionen Euro Grenze zumindest mal fällt, was Spielerverkäufe betrifft. Und da bin ich auch sehr zuversichtlich. Glaube ich, hoffe ich auch. Mit Zeit. Höchste Zeit. Mal eine Petition starten. Die 30 Millionen Verkäufe. Change.org. Also, als du gerade eben hier bei Change.org, den muss ich noch ergänzen, dieses Thema mit der Kartoffel erwähnt hast, ist mir wieder in Erinnerung gefallen, dass es ja jetzt auf YouTube den Finalbeitrag von Christian Helms vom Reporter Slam zu diesem Interview mit einer Kartoffel, die Hintergrundgeschichte Beitrag gab. 14 Minuten auf YouTube ist sehr lustig erzählt. Könnt ihr euch auch nochmal antun. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon gedacht, es wäre ein frecher Hinweis von dir, dass ein paar Kartoffeln da sitzen, hättest auch Fußball 2000 verlinkt. Ja, da saß mindestens eine faule Kartoffel mit dabei. Ja, ich merke schon, the heat is on. The heat is on. Definitiv. Wenn wir schon gerade an der Stelle sind, ganz klares Bekenntnis, Team Red. Alles andere zählt nicht. Ja? Sehr gut. Könnt ihr da auch nochmal hingehen und in die Kommentare schreiben. Kommentare. Ja, sehr gerne. Kommentare bei Fußball 2000 sowieso immer sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Große Empfehlung. Ja, ich würde sagen, damit machen wir dann hier auch mal langsam, aber sicher den Sack zu. Ihr habt ja jetzt einiges von uns empfohlen bekommen, mit dem ihr euch noch beschäftigen könnt, wenn ihr mit dieser Folge jetzt gleich durch seid und dann noch die 9 Stunden 11 Minuten 93 gehört habt, dann haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die ihr euch danach anhören, ansehen, durchlesen könnt. Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende, allen viel Spaß am Wochenende im Stadion gegen den genießt BVB. Genießt es einfach. Genießt es. Wird geil. Stimmung, wird geil. Stimmung. Power. Ja. Party. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Alter. Hatten wir jetzt auch noch nicht. Very merkwürdig. Basti, du bist so still, das macht mir Sorgen. Ich warte und harre der Dinge, die da kommen. Ich will hier nicht in den Vorgang eingreifen. Achso, ich dachte, das ist bei dir die dieswöchige Podcast-Müdigkeit nach 12 Stunden. Ja, das stimmt allerdings. Nächste Woche Pause, 93. Nächste Woche kein 93? Nee, wir lassen die zwei Folgen jetzt erstmal zwei Wochen rumwabern, weil die Leute ja auch nicht unterwegs sind. Ist eine gute Idee, so lange brauche ich wahrscheinlich auch, um sie zu hören. Ich habe noch keine Sekunde davon angefangen. Oh Gott, Gott, Gott. Und nichts davon geschafft. Ja gut, dann mache ich jetzt mal den Livestream an und dann gucken wir gleich mal, ob hier Senior Marvin noch irgendwie dazu kommt. Große Spannung. So, lassen wir den Chat mal testen, ob der Stream da ist. Da wird er mir zumindest schon angekündigt, das klingt doch schon mal gut. Wenn der Chat jetzt eine positive Rückmeldung gibt, dann könnten wir das noch vertwittern und dann können wir schon mal anfangen, während Marvin noch versucht. Ja, Hervorragend. Joe ist hier wieder ganz vorne mit dabei. So, hauen wir mal den Tweet noch raus. Wir sind live ohne Ankündigung, aber als treue Hörer. So, hauen wir das Ding hier noch auf dieses Twitter. Was haben wir? 337. Bitte. Ja, 337, ja. 337. Very old. Ups. Jo, dann mache ich mich hier noch einen Ticken lauter. Ich bin so leise. Warum bin ich denn so leise? Bei mir kommst du gar nicht so leise rüber. Ja, aber irgendwie ist hier der Ausschlag vom Pegel gar nicht so groß. Also, der am Computer. Mein Pegel ist einwandfrei. Sehr gut. Ich habe einen einwandfreien Pegel. Sehr gut. Ja, wobei ich glaube, bei 600er Ibo noch irgendwie Alkohol drauf. Das ist so semi-optimal. Das habe ich schon oft gemacht, das ist geil. Ja, aber da brauchst du nicht so viel trinken, das lohnt sich eigentlich. Voll gut. Ja, richtig. Ich kenne es normalerweise in der Reihenfolge erst den Alkohol und dann die 600er Ibo drauf, so als Vorsorge abends. Sehr gut. Aber die andere Reihenfolge habe ich noch nicht probiert. Aber vielleicht mache ich das gleich mal noch. Ich habe noch eine große Flasche. Ein günstiger Abend, ja. Ich hab noch eine große Flasche Tonic da und noch eine halbe Flasche Gin, da geht noch was. Einzige Problem ist, dass morgen früh um 6 Uhr der Wecker wieder klingelt. Ich glaube, das ist so semi-optimal. Nach dieser Ankündigung kommt eine Krankmeldung morgen früh auch schlecht. Krankmeldung kommt bei uns momentan sowieso schlecht, aber gut. Anderes so, Thema. René, selbst wenn du krank bist jetzt wirklich und dein Rücken morgen zumacht, du hast dich jetzt in eine schwierige Situation gebracht. Ja, das ist richtig. Aber das ist ja mein Problem. Sonst hätte ich mich die letzten 2 Tage mit dem Rücken ja auch schon irgendwie zu Hause niedergelegt. Ich sitze ja dann trotzdem. Ich bin ja trotzdem so blöd, hau mir irgendwie 3 Schmerztabletten rein und setze mich hier hin und bin ja dann trotzdem am Arbeiten. Kannst du eigentlich auch keinem erzählen. Löblich von dir. Ja, nee, eigentlich ist es sehr bescheuert von mir, weil es bringt halt unterm Strich auch nichts. Aber gut. So, komm, dann gut. Hauen wir jetzt hier in die Tasten und gucken wir mal, ob wir dann gleich Dr. Marvin noch irgendwie hier mit unterkriegen. Ansonsten muss er uns per WhatsApp schreiben und wir müssen es einfach immer vorlesen. Sehr gut, genau. Das ist die einzige andere Variante. Einer von euch muss dann die Stimme und die Lache von Marvin nachmachen. Wir würfeln dann aus, wer. So, gut. Abfahrt.